Mann, Mann, Mann, Mann, Langfeld. Sag mal, ich bin praktisch noch im Urlaub. Und du hast noch nicht mal eine Leder. Da machst du hier so eine Kinder. Naja, von wegen Lederjacke. Hättest ja mal rauskicken können. Aber du kommst doch jetzt vom Bauernhof, dann musst du dich doch wieder jetzt als Stadt verkleiden. Naja, nicht, dann hätte ich meine Wattejacke an und die Filzstiefel. Und hier so ein bäuerliches Hütchen. Ja, aber du bist doch jetzt wieder in der Stadt. Naja, du hast ja gerade mit dem Bauernhof argumentiert. Ich hab gesagt, du kommst vom Bauernhof und musst jetzt wieder auf Stadt machen. Das meinte ich so. Ja. Also so gleich so Switch, weißt du so? Wisst ihr, aber so kommunikativ liegt der Bauer mir mehr als hier so die Hip-Hop-Fraktion, muss ich ehrlich sagen. Die stehen da und erklären dir, Prost sagt man bei Schluck und nicht bei Bier. Wusstest du das? Nee. Dass man so an Prost, dass man praktisch nur bei Schnaps sagt, nicht bei Bier? Nee. Siehst du? Muss ich mir da erklären lassen. Ich meine, ja, Mike natürlich voll gedisst und so, aber Mike akzeptiert. Das ist irgendwie ein Lexikon bei so einem komischen Barrage an der Kasane. Eine präzise, warten, wo man Benimmlexikon in der Kneipe? Nee, mehr so, wo man Prost sagt, wo man Cheers. Naja, sowas, sag doch so, also Benimmlexikon für Kneipe. Stimmt. Für so Szene-Kneipe, wie man sich eben so begrüßt. Jo, Mann, was geht zum Beispiel? Das machen wir, lass uns. Oder Kinder, seid ihr alt geworden? Oder irgendwie so Sachen. Ah, scheiße, jetzt zieht's hier gleich los. Kick an, voll die Hip-Hopper, stehen sie da und schmulen hier. na, Kinder. Ach, heute. Da könnt ihr euch mal schön zu Hause hinsetzen und mal genau zuhören. Fetzige Musik. Praktisch. Sag mal, was macht, geht mal da ans Mikrofon. Wo ist denn hier das Mikrofon für deine Gäste? Ach, hier, guck mal. Das heißt, so. Hier ist der Herr Steiner. Genau. Der jetzt nach Russland fährt. Ja, super. In die Union, ja? Wie immer sie gerade heißt. Ach so, ja, stimmt. Und das ist der Herr Kreko. Du warst ja der... Ich bin der Russenrapper. Du bist ja der Russenrapper. Ach, du konntest ja praktisch auch Russisch, wa? Ich konnte auch praktisch Russisch, ja. Du kannst doch praktisch immer noch Russisch. Na, tschut. Kannst du auch zum Beispiel, sagen wir mal so, wie heißt denn so, hier so Dolmetschen, so Konferenzdolmetschen? Utschen Plocha. Echt? Ja, das ist natürlich scheiße. Ich hab hier natürlich super Musiken dabei, die zu dolmetschen wären. Nein, ich kann ja mein Bestes tun. Ja? Ansonsten improvisiere ich. Welche Musik liegt denn hier? Eher so, sagen wir mal, ein optimistischer Schlager? Oder sowas so mit Bläsern? Mit Bläsern, wenn ich mir sagen will. Prima. Ist okay. Nee, mit dir sagen. Oder eher Männerchor? Männerchor klingt gut, aber die versteht man. Oder eher so eine Rockballade? Rockballaden. Eine Rockballade. Victor Zoy. Eine Rockballade. Eine Rockballade, echt? Ja. Und da musst du aber jetzt hier Konferenzdolmetschen. Stehen die Texte drin? Nein, stehen nicht drin, sag mal. Was machen wir? Wo sind wir denn hier? Du dolmetschst jetzt Konferenz? Ja. Echt? Ja. Wirklich? Mal. Na los, da bin ich aber total gespannt. Das ist jetzt praktisch eine Battle eigentlich, oder? So nennt ihr das doch, oder? Wir nennen das Battle. Ja? Knallhart. Na los, jetzt mal, bin ich mal. Zvezdograd. Also diese Stadt ist, ja, wenn ich rede, dann höre ich ja den Typen ja nicht. Ja, dann höre ich, mache mal eine Pause und dann kannst du wieder, ich mein Mensch, Meier, ich wäre verrückt hier, los, ich mach so und dann mache ich eine Pause und dann übersetzt du und dann mache ich weiter. Na, was ich schon verstanden habe, war irgendwie, hat den Namen. Ich will wissen, was du jetzt schon verstanden hast, sondern du sollst jetzt mal genauer, jetzt hör mal hin hier. Oh Mann. Das ist eine Sinneinheit gewesen, oder? Ja. Gut. Zvezdograd ist eine tolle Stadt. Na, meinetwegen, okay, weiter. Ja, городе этом поэты слагают стихи. Da haben immer die Schriftsteller Gedichte geschrieben. Die Poeten, die Dichter. Ja. Schriftsteller schreiben Prosa. Dichter schreiben Poesie. Ведь дорога до звезд была вами здесь начата. Was? Ich verstehe das nicht. Warum war ich nicht hier engagiert? Na, ich denke, das ist eine Rockballade. Na, die kommt danach. Das ist das Stage Announcement. Wie heißt das bei euch Hip-Hopern? Stage Announcement. MCing heißt es oder so. MCing. Posen heißt es. Intro. Rumposen heißt es. Pubertäre Drumposen. Oder? Immer ans Gemächt greifen. Mann. Dabei hat das schon ein Tier. Und da war es auch nicht so cool. Michael Jackson gemacht. Immer Michael Jackson? Gemächtgriffe, ja. Na, das ist ja eine Frau. Ja, und ist auch das okay. Das ist das gleiche wie LaToya Jackson. Also das ist ja so eine Gemächte gegriffen. Ist jetzt egal. Aber warum macht ihr denn das immer noch? Nein, ich mach das doch ja nicht. Doch, krass. Ich bin ein Hip-Hopper. Wie kriegt ihr deine Kollegen an, wo die Ränder haben? Los, jetzt mal an weiter Ohren. Setzen. An Ohren. Also, das heißt, dass es wirklich diese Stadt gibt? Und когда-нибудь школьник отыщет на карте Und manchmal gucken die Schüler und auf der Karte, wo denn diese Stadt ist. Spitze! Kanur, ярко-красный кружок. А учитель о новом космическом старте поведет. Oh, das ist ja toll. Ne, also die Lehrer, die, was machen die? Irgendwas mit dem Kosmos. Ja, das ist ja. Oh, na, das war ganz hochtrabend. Also, ja, was doch kannst du da, also wenn der Hip-Hopper was kann, dann ist das irgendwie hochtrabend quatschen, oder? Ja, und... Oh Mann, fass mich nicht an, sonst, so. Nee, also die Schüler, die gucken da auf die Karte, wo denn diese Stadt ist, und dann fasst der Lehrer das in ganz himmlischen Gedanken zusammen, oh, und ganz poetisch drückt er das dann aus. Oh, es tut schon, dass du Russisch kannst. Ich glaube, da kommt nachher noch eine Messergitarre. Das klingt schon mal super, oder? Земля дрожит, как по весне, мой город дремлет в темноте. Die Erde? Wie ging's weiter? Naja, so ungefähr. Твой обманщик ждет земля, свершение чуда, волшебства. Mit Wunder ist auch ganz viel. Die Erde ist ein Wunder? Ja. Ja, ja. Was singt da der Heavy Metal mit Kopfstimme? Na, der hat nicht verstanden, wie das sein kann, wie man so ein toller Pilot sein kann und in den Kosmos fliegen kann. Das geht ihm nicht in den Schädel. Ach echt? Ja, das geht ihm einfach nicht in den Schädel. Geht ihm einfach nicht in den Schädel? Nee. Nee? Nee. Der ist ja auch ein Ding, oder? Ach Mensch, wenn die Welt doch besser wäre, singt er. Ach echt? Ja. Ja, die ist aber gut. Also diese ethische Welt zumindest. Ja, der sehnt sich so nach einer ganz tollen Welt, wo die Leute miteinander klarkommen, wo man die Kinder auf dem Spielplatz sieht, wie sie lachen und spielen und die Mütter daneben sitzen und eine Träne in den Augen rinnt. Ach ja, werdet eine tolle Welt. Sag mal, kann es sein, dass du textest hier und nicht übersetzt? Na, das reimt sich, dann wird es sich ja reimen. Wenn ich texten würde, ich bin ein Rapper. Kannst du? Ach, du bist ein Rapper. Ich bin ein Rapper. Yo, check it out, yo. Naja, aber warum? Warum hat sich bisher überhaupt gar nicht gereimt bei dir? Na, ich denke, ich sollte übersetzen. Naja, du sollst aber, naja, gut, Konferenzdolmetsch, aber wenn man einen Hip-Hopper engagiert, dann musst du doch irgendwie anders ein bisschen. Ja, die. Wie sagt man da im Hip-Hop-Deutsch? Wie sagt man dazu sowas? Wenn sich reimt. Sagt man da. Naja, aber was heißt ein Reimen auf Hip-Hopisch? Rhyming. Echt? Rhymen. Ist das billig? Da ist kein extra Spezial. Na, auf Russisch heißt das Chitach. Chitach heißt doch lesen. Mit S davor, zählen. Chitach? Ja. Ach so. Und die reduzieren das. Jetzt lenken die ab. Und wie heißt das nochmal auf Hip-Hop? Chitach. Rhyming. Удивился взор пустой, родник наполнился водой. So, jetzt machen wir daraus, dass ich das schön... Reimt. Rhyming. Dass ich das rhyme. Musst du nochmal spielen. Sag mal, geht das hier rückwärts? Nee, scheiße. Ah! Scheiße, jetzt zeigt den voll verhakt, den Titel hier. Techno. Ja, warte. Na, nimm mal irgendeinen anderen. Wie denn? Warte mal, nee, mach mal. Einen anderen? Wieso denn einen anderen? Jetzt wäre ja nicht scheiße. Pass mal auf. Da fangen wir mal an, wa? Ach, wie soll ich's erklären? Alles ist voller Dunkelheit. Ist ja nur kein Reim zu entdecken. Mann, ich bin ja auch nicht mehr fertig, das ist ein Doppelreim. Ah ja, warte mal, Kreuzreim. HBAB meinst du? HBAB. Ja. Und? Oh Mann, ich wüsste es nicht. Ja, ich merk schon. Oh Mann, ich bin so aufgeregt, mir steht so der Angstschweiß auf der Stirn und so. Stimmt! Ja. Sieht man Kicke. So, ja. Oh. Oh, kick an, ey. Ich war noch nie bei Kuttner am Studio und da bin ich da mal ins Kerle. Wir haben uns aber schon mal gesehen hier. Ach ja, stimmt ja. Genau, gib mir so an. Dreimal schon. Mann. Aber dass ich hier so harte Hip-Hop-Kerle. Ja. Dass ich auch die haben schwache Seiten. Angstschweiß auf die Stirn treibe. Habt ihr auch immer schön DDR-Shows gekickt, so ein bisschen Zonen-Show? Ich hab Kessel Buntes gekickt und Gong und 1199. Also im Osten, ich meine jetzt, im Jetzt, jetzt wärmen die Leute mal auf. Wie? Ist doch ja kein Osten mehr. Nee, aber die zeigen doch im Osten, im Fernsehen tun sie aber mal so, als ob ein Osten sei. Echt? Wegen Polizeiruf oder was? Wir wissen ja, haben Kati Witt ausgegraben und lauter so Untote geistern jetzt. Ich denke, die ist mit MacGyver zusammen, hier mit MacGyver. Ach, das ist schon lange nicht mehr. Echt nicht? Mit MacGyver ist nee. Dabei war das, finde ich, eine Spitzenpartie, oder? Alles, was danach kam oder davor war, war wahrscheinlich scheiße. Ja, weiß ich nicht. Also MacGyver fand ich auch zu Ostzeiten cool. Ja, also das steht für mich für Osten, weil da gab es eine Folge, die hat in der Bornholmer Straße gespielt und die wurde... Von MacGyver? Ja. Echt? Ja, und dann haben sie nicht auf der Bornholmer Brücke gedreht, sondern zur Hälfte in Amerika auf einer Brücke und zur anderen Hälfte da Gesundbrunnen auf der Innenbrücke. So, und dann haben sie die Szenen zusammengeschnitten und er ist dann, obwohl eine Eisenbahnbrücke ist er ins Wasser gesprungen und aus dem Sarg von dem Leichenwagen, wo er rauskam, da kam dann so ein Wasserschlitten und dann ist er auf dem Wasser weitergefahren. Super. Das war nicht der einzige Teil im Osten. Er war noch in der Schönhauser Allee irgendwie. Eine Schönhauser Allee war. Ja, das war der Teil. Von echt? Ja. Mit MacGyver? Und die Szene, die haben sie manchmal bei Ena Folge, manchmal bei anderen Folge. Ja, unten. Zu Ostzeiten? Ja, im Leichenwagen. Die haben auch in New York gedreht, oder? Weil die haben auch keine Ostautos gehabt. Die haben immer so ganz alte Westlimousinen wie bei Sonnenallee, der Film. Ja. Und die DDR-Fahne war falsch rum gewesen. Ganz peinlich. Und das Lustige war, die Volkspolizei-Autos, die waren schwarz und dann war ein weißer Kreis drauf und dann stand dann drin Volkspolizei. Das ist mir genau aufgefallen. Und jetzt sagt mal, jetzt diese Revival-Shows, habt ihr euch nicht angekickt? Nee, haben wir uns nicht angekickt. Ich glaube, das ist echt eher so was für so Leute, die nach Berlin ziehen, halt aus dem Süden und dann sagen, ach, jetzt DDR und Kult und hahaha ja, und Prenzlberg, so eine Leute halt. Ja. Na, ich finde es auch ein bisschen schade, weil so Frank Schöbel, der hat ja jetzt Hautkrebs. Echt? Ja. Wirklich? Ja, oh, haben sie euch gemeldet. Der ist aber echt, das ist aber netter. Ja, der hat in Köpenick gewohnt, bei einer Freundin von mir im Haus. Echt? Ja. Warum ditte? Weiß ich nicht, da kam er mal an und meinte, komm, wir malen eine Sonne. Zu dir? Nee, zu ihr. Und? Na, ist sie mit ihm Sonne malen gegangen? Weiß ich nicht, genau, hat es mir nicht verraten. Ach so. Aber die haben in ihrem Haus gewohnt und der hat ja auch immer so eine Folge bei sich zu Hause gedreht. Von so einem Weihnachtsding irgendwie. Stimmt, das war ja ein Bretterknaller, oder? Warte mal, wie hieß das? Die anderen haben Weihnachtsbaum und wir eine Witzfigur. Ich hab den mal in der Sendung gehabt, der war nett. Der ist echt total nett. Ich hab ihn auch mal an der Tankstelle gesehen, aber hat er mich nicht erkannt. Andere würde ich nicht nehmen. Schnitzler hätte ich noch genommen in die Sendung, aber der ist ein Hochbrot leider. Ja, der ist auch tot. Ja, also es gibt nicht Fälle, die... Margot noch, war? Margot Honecker, die gibt da noch. Ja, Margot Honecker, die ist auch ein bisschen Stifter. Bildungsministerium. Das kann ich Frau Bullmann einladen. Gifthexe. Oder? Also so, oder? Also, nehmen Sie Bullmann alle ist ja auch eine Gifthexe. Wer? Bullmann, das ist so die West-Margot Honecker. Man kriegt die ja nicht so richtig mit, oder? Wie hieß denn nochmal die Frau von Frank Schöbel? Die hat hier auch bei Heiße Sommer mitgespielt. Aurora La Casa. Ah nee, Chris Dirk meinst du. Ja, die hat bei Heiße Sommer mitgespielt. Ja, das war Chris Dirk. Und war das dann auch dieselbe, die bei dem Weihnachten in Familie? Nee, das war Aurora La Casa. Das war schon eine andere. Ja, echt. Ja. Ey, jetzt sitzen wir hier irgendwie wie alten Stalingrad-Kämpfer und reden von früher, oder? Schrecklich. Nee, jedenfalls habe ich mir gedacht, weil jetzt überall hier Osten... Ich dachte, wenn mal was sein müsste, war mein Mikro zugemacht hier. Denn ich finde, dass man mal eine RGW-Show machen sollte, oder? Ja, von daher ganzen Ostblock. Alles genau, und heute lauter Musik aus dem Ostblock werden richtig hier nur gespielt. So. Richtig dufte Sachen. Ich such die Iveta und keiner weiß. Kennt ihr das noch? Die DDR. Ach, genau. Das ist Feeling B. Habe ich jetzt leider nicht. Aber das Original kennt ihr das nicht? Coverversion. Ich dachte, das wäre von denen. Nein, jetzt mal ehrlich? Ja. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Echt von denen, wa? Oh, Kinder, na dann hört euch das mal hier an. Ich habe ja ohne Coverversion gemacht von Disco in der U-Bahn. Sag mal, wusstet ihr wirklich nicht, dass das eine Coverversion ist? Nee, ich war ja erst. Ich wusste es nicht. So, scheiße. Und ich habe nur Westradio gehört. Ah, na da haben sie das nicht gebracht. Wo ist denn jetzt hier die Iveta? Nee, scheiße. Falsche Platte. Mann. Ja, heute hier schicke RGW-Show. Jetzt wissen wir nicht mal, wer was RGW ist, oder? Könnt ihr RGW übersetzen? Kannst du das? Du warst doch von Wirtschaftshilfe. Ja, also man kann sagen, also Ostblock kann man sagen, oder? Na, Ostblock war ja das Schimpfwort, das durfte man nicht sagen. Ja, nee, aber muss man heute selber sagen, finde ich. Kann man so Zone finde ich gut. Ich finde immer, Ossi finde ich ja schrecklich, oder? SBZ. Nein, SBZ Zone, war ja nur DDR. Genau. Und SBZ darf man auch nicht mehr sagen, haben sie zugemacht. Haben sie verkauft für eine Mark. Ach so, echt? Ja, aber wer zieht da jetzt ein? Da ziehen da irgendwelche ein, oder? Na, so eine Leipziger Firma hat das gekauft, gekriegt für 1 Euro. Und die haben die Auflage erteilt, gekriegt, dass sie bis 2009 wieder Badebetrieb einführen müssen. Sag mal, Kinder, wart ihr so bis 2009? Ganz depressiv, ja. Und bis dahin, was machen die da bis dahin? 2009 sind 6 Jahre. Naja, da müssen wir erstmal sanieren ordentlich und Mensch. An, du. Ja. Und schön ordentliches Wasser einlassen, wahrscheinlich Evian oder irgendwie sowas, oder? Und das Zonenwasser raus da. Mann, so, na jetzt hört mal zu, jetzt werdet ihr euch aber wundern. Mal kicken, welches ist. Ich weiß immer nicht, welcher Platten. Spannend. Oh, Kinder, jetzt geht's aber los. So, jetzt gleich jetzt los. Ihr konntet jetzt nicht eintunen. Oh, Spitze! Wieder was gelernt. Nicht so Bildungslücke geschlossen. Ja, super, das freut mich. Ja, ich habe eine wunderbare Coverversion von Feeling B. Scheiße, die habe ich jetzt nicht. Ich habe ja so ein paar Sachen. Ja, das war ja auch schon nach der Wende. Die da neue Cover. Ja, aber hätte man noch. Was? Ich habe die immer mal gesucht, so Feeling B? Die Feeling B Platte. Ach so, echt? Wo sie ist, ja. Ah. Deine Feeling B Platte. Ja, Gott sei Dank habe ich meine zu Hause gelassen, sonst wäre die heute wahrscheinlich schnell weg hier, oder? Ja. So, Kinder, dann danke ich euch mal hier für die Starthilfe, genau. Gut. Und immer schön rhyming, wa? Yeah, yeah, yeah. Ja. Okay, bis nächstes Jahr, wa? Bis nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Ja. Der geht jetzt ein Jahr nach Russland. Was? Der geht jetzt ein Jahr nach Russland. Echt? Ja. Ein Jahr? Ja. Ach, Spitze. Dann schickt er mal interessante Musik her. Aber so richtig interessante. Das Problem ist ja, dass diese irgendwie, jetzt kommen wir doch schnell her, dass sie ja dann immer wie Westen klingen wollen, oder? Ja, das so. Klingt alles wie Tattoo so. Also, ich glaube so, dieser Tattoo-Flavor, den kriegt man bloß so richtig rüber, wenn man, hier ist irgendein Handy an, ne? Nice. Das ist dein Handy, hau ab hier. Oh Mann. Nee, dieser Tattoo-Flavor, wenn man nämlich in Russland durch die Parks geht, dann sind da nämlich so eine blechernen Boxen überall, so ein Lautsprecher angebracht. Und da schmittert dann immer diese Mucke rüber und da kommt die auch erst richtig rüber, wenn die so keine Bässe hat und einfach nur diese Höhen so rüberkommen, dann so dieser Russen-Techno. Das klingt gut, war das glaube ich gerne. Ja, das ist so richtig Gorky Park. Ich meine zum Beispiel so Musiken wie das hier. Das ist schon, jetzt könnt ihr alle mal hier auch nochmal kurz zuhören. Warte mal, ich mach mal noch was anderes. Also einfach um zu zeigen, was ich meine. Was meine ich denn? Das lief auch immer vor dem Wunschkonzert im Osten im Radio. Wenn das Wunschkonzert war. Ja, das war die Intervisionssendung, wenn die immer diese ganzen Dinger da zusammengeschaltet haben. Sag mal, war pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Den zum Beispiel, das kennst du wahrscheinlich auch. So was meine ich irgendwie als tolle Musik, als interessante Musik. Klassische Coverversion, ja. Aber Aber gibt's so interessante Sachen musste man schicken. Ja. Als gewissermaßen ja, Russland Musikbeauftragter. Ja, das Doofe ist, dass die alle immer klingen wollen wie Westler und das kommt dann einfach mal so peinlich. Das ist ja schrecklich. Aber und dann gibt's dann noch die ganzen Liedermacher und so hier, was weiß ich so, die alle sein wollen wie Viktor Zeu und so und Kino und bla und das fetzt dann auch nicht so richtig und ja. Das ist dann pseudopoetisch und aber irgendwas Interessantes muss es doch geben. Vielleicht ja, so in die, auch in die Richtung hier. Aber das ist jetzt mongolisch. Aber die kombinieren das irgendwie ganz, ganz geschickt so mit gewissermaßen Popmusik oder so, diesen Kehlkopf. Nun mach mal, pass, dass man mal ein bisschen Sound macht, kriegt hier. Ja, das ist so, nee, ich glaube, das ist direkt, ja, entweder Mongolei oder die russische Seite davon. Also was auf jeden Fall interessant ist, ist Kasachstan, so von der Musik. Das echt? Ist zwar unerträglich, aber interessant. Ach so, na super. Ja. Na, hab ich mal eine Kassette geschenkt, die kriegt mit rumänischem Hip-Hop, das war eigentlich auch ganz lustig. Ach, rumänisch, aber rumänischer Hip-Hop, das einzige, was ich verstanden habe, war Elektroschocko. Ach, heißen die immer noch Elektroschock? Ich hab nämlich eine wunderbare Platte. Die ist echt spitze, rumänische Gitarren, ja. Das ist echt, aber die heißen immer, ja, Synchron oder Elektrokord Orchester. Aber Synchron ist super, total abgespacede 60s-Gitarre. Ja. Aber hier so was in der Richtung. Hat ist schon was Mongolisches, wa? Ja, ja, ist schon mongolisch, ist ja. Jetzt nicht russisch, aber es ist so eine nette Mixtur, oder? Ah, du warst doch derjenige, der mal so eine mongolische Rap-Kassette geschenkt gekriegt hat, oder? Genau, so? Genau. Und ich hab eine kasachische Rap-Kassette geschenkt gekriegt. Ach, ehrlich? Ja, ich hab eine kasachische geschenkt gekriegt. Naja, warum begeistert. Sagst du denn da mal nicht mal Bescheid? So was ja, man, wir sehen uns so alle Jahre mal hier so, alle Jahre mal so. Da ist doch irgendwie internetmäßig, ja. Kutner.de, schwupp, mal, schickst du mal eine Mail und dann kann man ja mal überlegen. Schön kasachstanischer Hip-Hop. Ja, kasachischer braucht man doch. Was auch ganz stark im Kommen ist, ist russischer Reggae. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Dabat. Ach, super, klingt ja auch spitze. Ja, das kann ich noch in dieser Woche schaffen. So, bevor ich abhaue, kriegst du noch russischen Reggae. Echt? Muss aber wirklich wollen. Na, will ich! Kasachischen Hip-Hop? Ja. Ich habe auch wunderbaren, aber habe ich jetzt leider nicht hier. Polnischen Hip-Hop. Polnischen Hip-Hop gibt es auch, ja. Ganz, Leroy. Leroy ist ein ganz... Paktophonika kann ich nur empfehlen. Ja. Kennst du die? Nee, ich kenne nur Leroy. Der ist so wie Fanta 4 hier. Paktophonika. Die sind so spitze. Warum? Was haben die, was die anderen nicht haben? Sound. Power. Ah. Druck. Groove. Rhythm. Wow. Verstehst, was ich meine? Und dann gibt es in Russland noch eine Rap-Gruppe, die hieß Malchischnik. Die haben einfach Balls. Balls haben die. Genau, yeah. Balls haben die. Nee, Malchischnik, da gibt es einen Typen, der heißt Dolphin und der hat dann eine Solo-Karriere gemacht. So ist so ein bisschen der russische Smudo und der macht auch ganz interessante Sachen. So, der verbindet immer ganz viele verschiedene Stile miteinander und ist der Einzige, der musikalisch wirklich ein bisschen was drauf hat. So Dolphin oder Delfin nennt er sich. Ach so. Ja, gut. So alt wie wir so. Also so alt wie wir auf der Seite hier. Ich weiß ja gar nicht, wie alt du in Wirklichkeit bist. Na. Du hast ja schon Kinder auf die Welt geworfen, da bist du schon ein bisschen älter. Ihr könntet alle mal, genau. Ja. Ja. Ja, naja, naja. Naja. Naja. Dann müssen wir halt irgendwie so klar machen. Kasachischer Hip-Hop und was war das andere? Das war russischer Reggae. Russischer von Reggae. Dabat. Ah, das klingt auch spitze. Это не табак, baby, это Dabat, sagen die immer. Ah, echt? Da. Was sagen die das aber auch auf der, wenn die singen, nee? Это не табак, baby, singen die immer. Это не табак, baby, это Dabat. Super. Ja. Was ist eine Kassette oder was? Das ist, das heißt ja auf CD. Oh. Weil ich ja mit denen zusammen musiziert hab, zusammen. Ach echt? Ja, vor 2 Jahren haben wir schon Auftritte gemacht in Moskau, muss ich mal ein bisschen annehmen. Spitze. Ja. Die alte RGW-Connection, oder? Ja. Und das Lustige ist, die versuchen da immer zu kiffen. Was heißt, die versuchen? Die sind doch nur, die sind doch nicht schlecht drauf, was so Drogen betrifft, oder? Naja, also mir, ich hab ja nicht so viel zu tun. Nein, aber ich meine so vom Wetter her, so dann vom Kasachischen her. Ja, die sind ja in Moskau, Dabat sind ja in Moskau. Ach so, na, aber ich denke, die Tschetschenen-Mafia schleppt ja immer endlos Kokain, Heroin und sowas dahin. Ja, das sind die Tschetschenen-Mafia, das sind die russischen Soldaten. Das sind die russischen Soldaten, die dann immer mitbringen. Aus Afghanistan, na, jetzt ist ja nicht mehr Afghanistan, wa? Nee, jetzt ist nicht mehr Afghanistan. Jetzt bringen ja die Amerikaner ihr Stoff immer aus, holen die ja in Afghanistan. Ja, die Amerikaner sind in Georgien. Ach so? Ja, ja. Ach so, da holen in die Georgien gibt's aber auch Hip-Hop. Und ich habe mir sagen lassen, dass der... Was heißt denn, aber du hast gesagt, die versuchen immer zu kiffen. Ja. Wieso können die das nicht, oder was? Na, mir wurde gesagt, dass die Russen ist zu doof zu kiffen? Nee. Den fehlen die Materialien. Mein Lieber, das klingt aber nicht gerade nach einem großen Stern der Völkerfreundschaft. Nicht wirklich, ne. Den fehlen die Materialien? Ja, die hier, was man da rauchen muss. Ja, andererseits, warum sollen die kiffen, wenn sie irgendwie saufen können, oder? Ja, saufen können sie. Und saufen können sie aber richtig, oder? Ja, aber ich kann nicht. Und ich muss mich da mal rausreden. Ich sag dann immer, ich war als Kind Alkoholiker und bin froh, dass ich es dann mit 13 geschafft habe, da wegzukommen. Ach, dann haust du immer so auf die, ach Kinder, ich kiff lieber eine. Und dann rauchst du Pfefferminztee oder irgendwas, wa? Nee, ich kiff um ja die Russen nicht zu beeindrucken. Ich kiff ja überhaupt nee, gar nicht. Nee, da kannst du ja sagen, rauchst du? Ich rauche nicht, ja, Nikorio. Ach so. Naja, dann kannst du ja Lösungsmittel schnüffeln. Ja, das machen viele da. Echt? Also unter den Kindern ist das eigentlich das Beliebteste so. Also wenn du morgens um 5. Ey Kinder, wenn ihr hier zuhört und noch kein Hobby habt, versucht das mal. Das ist total super, das dreht irre. Vielleicht haben die Eltern noch Dusan zu Hause oder so. Was, Dusan? Dusan. Dusan. Oder war oder Nutsch, der alte jute Fleckentferner. Ja. Oh, der hat umgedreht, sag ich dir. Horrido. Oder? Das passt ja nicht. Na, was ja auch empfehlenswert ist, Rasierwasser durch den Brotkanten kippen und filtern und dann trinken. Also Kinder, wenn ihr interessante Experimente machen wollt oder ein rohes Ei in die Mikrowelle, Spitze, das muss man mal ausprobiert haben, das ist total super. Oder die Miezekatze. Ach, die Miezekatze, kriegst du in den Knall. So, jetzt reicht mir das, glaube ich, hier vom von den Hip-Hopern. Ich gehe jetzt nach Hause, ich bin nämlich verabredet auch. Genau. Tschüss Jungs. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, und bring mal schönen Kram da aus der Russerei mit. Na, und machen wir mal aber hier ein Ding mit Langenfeld. Ja. Dann komme ich mal eine Stunde früher und der bleibt eine Stunde länger und dann können wir mal richtig mal irgendwas oder so. Irgendwie, wa? Richtig so. Genau. Also. Gut. Proletarische Grüße, wa? Ja, vielen Dank für eure Anwesenheit hier. Mann, ich muss mich mal erstmal wieder orientieren, wo ich hier überhaupt bin. Da mit der Knöpfe. Was hier passiert. Nichts passiert. Gut. Alles super. Okay. Tschüss. Tschüss. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hier war ich Kind, wo der Nussbaum so hoch war, Balken und Zaun, Altern im Wind. Hier war ich Kind, wo der Brunnen so tief war, tiefer als sonst Brunnen sind. Leer steht um das Haus, aber der Baum trägt sein volles Laub. Thank you. wir schauen wieder vor. Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digitalradio, Transponder 30. Fritz Info. Um 22.33 Uhr, das Wetter in der Nacht regnet es teilweise stark bei 10 bis 14 Grad. Morgen fällt zunächst weiter Regen, später klärt es etwas auf bei 16 bis 21 bis 20 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Gerkow. Bei einem neuen Selbstmordanschlag sind in Israel 6 Menschen ums Leben gekommen, etwa 30 wurden verletzt. Auch der Attentäter kam ums Leben. Die Bombe war vor einem Militärstützpunkt nahe Tel Aviv explodiert. Der Weltsicherheitsrat hat seine Abstimmung über ein Ende der Sanktionen gegen Libyen um 3 Tage verschoben. Das gab der amtierende Ratspräsident Pari bekannt. Frankreich hat dem Rat gedroht, andernfalls sein Veto einzulegen. Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Autos mit Mängeln unterwegs. Mehr als jedes zweite Fahrzeug weise Schäden auf, erklärte die Gesellschaft für technische Überwachung am Rande der IAA in Frankfurt am Main. Die häufigsten Fehler seien an Beleuchtung, Elektrik, Achsen, Rädern, Reifen und Aufhängungen zu finden, heißt es. Die verbale Entgleisung von Berlins Finanzsenator Sarrazin hat ein parlamentarisches Nachspiel. Die CDU-Fraktion will am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen ihn ins Abgeordnetenhaus einbringen. Sarrazin hatte zur Kita-Gebührenerhöhung erklärt. Die Eltern reagierten, als wolle man die Kinder in ein Konzentrationslager schicken. Und noch der Verkehrsservice mit einer Meldung von der A15 Dreieck-Spreewald Richtung Cottbus. Zwischen Spreewald und Boblitz gab es einen Unfall. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Bitte Vorsicht beim Überholen. Ey, das ist das erste Mal. Das erste Mal? Das erste Mal. Naja, irgendwann ist halt immer das erste Mal. Am 24. September spielen sie das erste Mal live. Und es ist das einzige Mal in diesem Jahr. Fritz präsentiert Schiller. Schiller zusammen mit Peter Heppner. Am Mittwoch, 24. September, 21 Uhr im Palais auf dem Gelände der Kulturbrauerei. Schiller in Berlin. Und im Radio? Fritz, Fritz. Ja, Tag, würde ich mal sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Moment. Ja, so läuft der Plattenteller gleichmäßig. Achtung, Aufnahme, Band ab. Die Sensation ist da. Hier ist Kinderradio DDR. Seinen Morgengruß möchte Pippikus wieder allen Kindern bringen. Ah, Kinder, nee, das klingt mir jetzt doch zu sehr nach hier Zonenshow. So, aber das ist nämlich also heute, das Musikprogramm heute gewissermaßen total RGW-mäßig, komplett vergessene Musiken aus Polen, Bulgarien, Tschechoslowakei, Sowjetunion, sonst wo, habe ich jetzt mal, weil darüber redet ja überhaupt keiner, zusammengesucht. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па, пум-пурум-па-пу-пурум-пу-трам-пам-па, пум-пурум-па-пу-пурум-пум, пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум, пум-пурум-пум-пум. So, das war jetzt die Winnie-Pooh-Musik. Ja, na, was machen wir heute? Ja, Kinder, wir sind jetzt auch noch nicht so genau. Ich finde, wir sollten erstmal irgendwie miteinander telefonieren unter der Telefonnummer hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, und wenn ihr das macht, wumm, schwupp, telefonieren wir miteinander. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, ich muss mich erstmal, also jetzt mal hier irgendwie mal sachkundig machen. Hallo, wer bist denn du überhaupt? Tach? Na, das dauert ja wieder. Hallo, hallo? Zu langsam. Hallo, wer ist denn da? Ja, guten Tag. Tach, wer bist denn du? Hier ist der Daniel. Daniel. Jawohl. Daniel, jawohl, bist du gerade beim Bund oder was? Wieso? Naja, weil so militärische Aus, weil du irgendwie praktisch mit der Mittelfinger an der Hosennaht telefonierst hier ja, mit mir. Ja, ich will richtig. Und jawohl sagst und so, von wo aus rufst du nur an? Das klingt mir ja doch sehr brandenburgisch. Was? Das entbehrt ja jeder Berliner Lässigkeit. Nee, ich bin beim Bund gerade. Du bist beim Bund gerade, na siehst du, sag doch. Natürlich, Moment mal. Wie meine Mutter fragt mich gerade was. Oh, Mutter ist ja schlimmer als Unteroffizier, oder? Ja, nee, mach einfach aus. Wieso, was denn? Die soll das Radio anlassen, ach so. Ja, Mann. Ja, wie wirst du da angeredet eigentlich beim Bund? Wie sagen die dann zu dir? Guten Nacht, ja? Nacht, Mutti. Nacht, oder? Die hast du noch nicht gehabt, deine Mutter, oder? Dass sich gleich zwei gleichzeitig von ihr verabschieden mit den Worten Nacht, Mutti, hast du noch einen Bruder? Nee, leider nicht. Siehst du, genau, wenn wir jetzt beide Nacht, Mutti sagen, dann freut die, muss sie sich doch noch im Bauch freuen. Ja, macht er ja auch. Na los, jetzt machen wir jetzt mal praktisch chorisch. 3, 4. Nacht, Mutti. Nee, hat nicht geklappt. Wieso denn nicht? Nochmal. So, 3, 4. Nacht, Mutti. Alles klar. Was sagst du? Ich soll nicht so schreien. Meint die mich? Nee, mich. Achso, hättest du sagen können, dass ich das war. Ja, gut, sag ich. Ja, gut. Ich jetzt ist aber schon weggehuscht, deine Mutti, oder? Ja, schon ein bisschen. Du bist gerade beim Bund. Wie reden die dich denn an beim Bund? Na, lieber Daniel. Ja, nach Quatsch. Na, sag doch mal. Nee, ich weiß ich doch nicht. Na, warum musst du da wissen? Du bist aber im Bund. Ich bin doch nicht mal volljährig. Ach so. Ja. Ach, wie alt bist du denn? Na, was glaubst du denn? Na, weiß ich auch nicht, 12. Genau, richtig. Ah, nee, du sag doch mal. Ach, 17, ich bin erst 17. 17, aber ja. Du willst zum Bund. Naja, wollen nicht, aber wenn es drauf ankommt, dann muss ich halt... Wenn der Vater aller Dinge, der Krieg, dich ruft, na, dann kommst du. Oder? Naja, eigentlich will ich nicht. Ich will was nicht. Heißt, du willst nicht? Nee, Zivildienst möchte ich aber auch nicht machen. Willst du nicht einen Krieg? Nee, wer will schon einen Krieg? Naja, Zivildienst oder Kriegsdienst? Ja, jetzt musst du aber mal entscheiden. Ja, wenn denn Kriegsdienst, aber ich hoffe, ich werde auch... Wieso denn Kriegsdienst? Wohin denn am liebsten? Nach Afghanistan? Wie findest du den Irak? Oh Gott, hoffe. Was heißt denn auf Gott? Naja, denkst du, das ist ein Spaß? Ey, Mann, ein toter Ami am Tag, das ist auch nicht so viele. Insofern musst du dir doch keine Gedanken machen. Du bist ja herzlos, ey. Naja, der Zweite Weltkrieg hat 50 Millionen gekostet. Bei wie lange hat er gedauert? Ungefähr 6 Jahre, das sind 1800 Tage. Ist nicht so, da sind jeden Tag, aber da sind zigfache gestorben. Insofern Mann. Ist es doch praktisch ein ganz gemütlicher Krieg. Da kannst du, glaube ich, hingehen, mein Sohn. Oh. Naja, wenn du Zivildienst nicht machen willst... Ja, aber ich hoffe, ich werde noch ausgemustert, weil wenn ich so eine Sehschwäche habe, weißt du, ich habe so eine... Was Brille. Hast du für eine Sehschwäche? Na hier, ach, minus 2,75 Dioptrien. Wie dick sind denn da die Gläser? Ach, die sind nicht dick, ganz dünne. Ach, echt? Na, dann wirst du nicht ausgemustert. Scheiße. Die mustern nur Dickglaser aus. Oder ich komme da angehumpelt und mach so... Angehumpelt, so funktioniert das nicht. Ne. Mann, früher haben die Leute einen Pfund Butter gefressen, um schlechte Leberwerte zu haben und nicht genommen zu werden. Meinst du das? Aber du kannst dir ja vorstellen, also, Pfund Butter essen ist schlimmer wie Krieg. Naja, oder, nicht schlimmer, aber ist auch heavy. Ja. Kannst du wissen. Ja. Da kann ich mich aber schön lang ausruhen, wenn ich ausgemustert werde. Wovon denn? Naja, nicht zum Bund gehen müssen. Ja, aber wovon willst du nicht ausruhen? Weil ausruhen ist doch immer eine, ausruhen ist entweder ausruhen wovon oder ausruhen wozu. Ja. Naja, wovon hast du praktisch nicht? Von deiner Kindheit willst du dich ausruhen? Und wozu willst du dich auch? Also das ist Blödsinn. Und wozu würdest du dich ausruhen wollen? Naja, um dich aufs Arbeitsleben ist jetzt auch nicht. So, sag mal, jetzt, ja. Ich glaube mal, ich habe mal eine zentrale Frage. Habe ich jetzt hier im Sommer was verpasst? Ich war nur eine Weile nie da. Habe ich irgendwas verpasst? Wie jetzt? Nö. Na, ob ich irgendwas verpasst habe? Na, wie lange warst du denn weg? Pff, weiß ich auch nicht, 7 Wochen? Oh, naja, eigentlich. Naja, ich habe mich mal ein bisschen ausgeruht. Ja. Ja. Ja. Ja, habe ich was verpasst? Denn? Wo warst du denn? Ach, nee, praktisch nicht. Praktisch vor der Haustür. Immer mal runtergegangen, die Füße vertreten. Na, hast du halt miterlebt. Ja, wenn sich irgendwie praktisch hier die Stäbe vom Balkongitter zu sehr in meinen Rücken eingefräst haben, dann bin ich runter, mit dem Hund runter, Füße vertreten. Ja. Und dann wieder hoch. War ja schönes Wetter, oder? Ja, war. Ah, naja, auf der Treppe ist man immer ins Schwitzen gekommen. Oh, das hat man verdient gemacht. Oh. Okay. Nee, aber ansonsten war ganz schön. Und dass natürlich die Gitterstäbe vom Balkon irre heiß geworden sind. Ja. Gerade über Mittagszeit, wa? Ja. Ja. Cool. Das ist interessant. Das ist gut. Aber wenn man sich dann eh mal senkrecht und dann aber auch waagerecht, praktisch die Rücken gegen die Gitterstäbe des Balkons, hat man einen schönen Schachbrettmuster hinten. Ja. Als Bräunung auf dem Rücken. Hast du gemacht, ja? Jetzt nur nicht, auch nicht so beflissen, aber es gibt schon total interessante optische Effekte. Habe ich irgendwann, habe ich nicht weiter verpasst? Na, hier, sag mal, hast du nicht das Gefühl, dass du im Sommer vielleicht was verpasst hast? Nö. Wieso? Ja, nicht? Echt nicht? Ich war nur 2 Wochen Urlaub und habe ich alles wieder gut aufgeholt. Was hast du denn, was hast du denn aufgeholt? Ah, naja, was man auffallen muss, was du... Weil, wo warst du denn im Urlaub? Ich war auf Kreta für 2 Wochen. Auf Kreta? Genau. Und? Aber doch nur baden, oder? Naja, baden. Nee, da hättest du doch zum Müggelsee fahren können. Wozu musst du dann nach Kreta? Naja, in Kreta. Weißt du, was das irgendwie an CO2 produziert und an Sauerstoff verbrennt? Guck mal, da ist die Sonne viel heißer, da wird man noch brauner. Ist viel cooler, ja, da. Und, was hilft denn dir denn? Hautkrebs. Gerade deine jugendliche Haut des 17-Jährigen, die ist so Hautkrebsanfällig. Ich weiß nicht. Da musst du aufpassen. Das sagt mein Vater auch immer. Naja, richtig. Ja, und aber da hilft jetzt hier irgendwie Sonnenschutzcreme Faktor 80 ja nicht. Da hilft bestenfalls, sagen wir mal, eine schöne weiße Plastiktüte überstülpen. Okay, mache ich nächstes Mal. Ja, mache ich nächstes Mal. Nächstes Mal fährst du nicht mehr so weit weg. Doch. Hast du denn da irgendwie Kultur genossen? Ja. Warst du denn in Heraklion im großen Museum und sowas? Ja. Knossos. Knossos war ich wirklich, da war ich, ja. Wieso denn? Was hast du da gemacht? Na, da habe ich mich angeschaut, die ganzen Bauten, die hier, weiß ich. Und hast du was? Die Ruinen, genau, was? Ja, und hast du was kapiert? Naja, ja. Nee, ja nicht. Hast du dich vorher kundig gemacht? Nee, hast du dich nachher nochmal kundig gemacht? Oh ja nicht. Gehst da hin wie ein Stiesel, wirst da durchgeführt und wirst jetzt nicht, ist es Disneyland oder ist es Knossos? Hallo. Was denn? Also man ist ja nicht, komm mal, Eintritt bezahlt und dann, man muss noch eine Führung bezahlen, die kostet 5 Euro. Ist doch zu teuer, oder? 5 Euro? 5 Euro ist ja nicht viel. Wie war denn der Führer? Ja, das war so eine türkisch-deutsche, die hat da ein bisschen... rumgebrochen, also gebrochen durchgesprochen. Naja, warum sollen die besser Deutsch sprechen als du? Und deins ist auch nicht so bemerkenswert. Mein Deutsch ist nicht so bemerkenswert? Naja, geht so. Dankeschön. Wieso? Wieso willst du jetzt Führer werden, oder was? Nee. Mann. Aber was hast du jetzt gegen mein Deutsch ausgesprochen? Überall Neonazis. Wie bitte? Was? Was? Ich will noch kein Neonazis. Na, hab ich Führer gesagt, oder du? Du hast Führer. Siehste, genau. Fünf Dings ist doch billig. Was? Okay. Oder? Was meinst du? Ist billig. Was ist billig? 5 Mark. 5 Euro. 5 Euro ist, kommt drauf an, nicht für so eine Führung. Wieso denn nicht? Natürlich. Naja, durch eine Führung, durch Knossos ist 5 Euro zu viel. Wieso denn? Ist da nicht mehr als, Terminator 3? Na naja, gut, ich würde mir lieber Terminator 3 angucken als nur. Naja, siehst du, das ist dein Fehler. Das ist deine Entscheidung. Ja. Würdest du lieber die Führung mitmachen als Terminator 3? Ich würde mir lieber Knossos ankicken als Terminator 3. Zumal ich Terminator 3 schon gesehen habe. Ja, ich habe nicht. Und Knossos hat mir besser, ich habe Bene gesehen und Knossos hat mir besser gefallen. Ja, wirklich? Ja, wirklich? Wann hast du Knossos gesehen? Was sag mal, Arnold Schwarzenegger? Was? Mein lieber Scholli. Na, was? Knossos ist schon, und wieso, was hat das damit zu tun? Habe ich vielleicht vor 5 Jahren gesehen. Und Terminator 3 habe ich vor 5 Wochen gesehen. Ja. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich finde Terminator 3, also Terminator schon immer scheiße. Arnold Schwarzenegger ist eh ein... Naja, warum willst du denn dann lieber Terminator sehen als Knossos? Naja, also sag mal, nur irre unterwegs, oder? Genau. Nee, im Kino zu sitzen ist spannender als... Will nicht in Frieden, aber in Krieg will er auch nicht. Nee. Ja. Will nicht nach Knossos, aber Terminator findet er auch scheiße. Mensch, Meier. Nee, ist egal. Ach, ich könnte dann gleich wieder aus der Haut fahren. Ey, im Kino zu sitzen ist das viel spannender als... Wieso ist das nicht spannender? Ist total stulle. Stopfst dir da deine Dings da ins Maul rein, oder? Ha, will da jemand Eis? Vor dir irre die Handy, SMS. Oh, ja, du, ich kann gerade nicht. Erzählen die eine halbe Stunde, dass sie nicht telefonieren können, weil sie im Kino sitzen. Und schwupp hat man total verpasst, wie der da mit dem Kran die halbe Stadt abräumt. Ah. Mit dem Kran-Dings-Ausleger. Welches Kino gehst du denn immer? Am besten zu Hause, Fernsehen, schön mit raubkopierten DVDs aus China. Das ist richtig, da hast du genau recht. Genau so muss man das machen. Ich hab mir jetzt auch. Wobei, das darf man jetzt nicht mehr sagen. Urheberrechtsnovelle. Oh, ja. Egal, das machen alle. Was machen alle? Ja, hier DVDs runterziehen und so. Echt? Natürlich. Ich nicht. Was? Ich nicht. Und du hast so erzählt, raubkopierte CDs. Ja, was ich erzähle, das fällt gewissermaßen unter Satirevorbehalt und Kunstschutz. Ach so, alles klar. Praktisch. Aber eine Frage, wie alt bist du eigentlich? Warum willst du denn wissen? Na, deine Stimme klingt schon so wie... Ja, weißt du, wie deine Stimme klingt? Na, wie denn? Sag mal, machen wir jetzt hier Stimmenvergleich? Ja, wie klingt denn meine Stimme, wie alt? Scheiße, klingt die. Weiter, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Scheiße klingt ihr? Hab ich doch nicht gesagt. Hab ich doch nicht gesagt. Das würde ich doch nie sagen. Naja. Kommt doch nicht. Da. Nee. Ja, deine Stimme klingt auch scheiße. Stimmt gar nicht. Doch. Nee. Soll ich mal ein Gegenzeugen hier holen? Ja. Hier zum Beispiel, sag mal jetzt bitte mal was zu meiner Stimme. Ja, du fliegst gleich raus. Ja. Wie bitte? 1A. 1A. Jetzt hörst du? 1A ist sie. Naja. Genau. Finde ich nicht, dann fliegst du jetzt raus. Okay. Tschüss. Tschüss. So, hallo, wer bist du denn da? Matthias. Hallo. Sag mal, was hab ich mir im Sommer verpasst? Was hast denn du verpasst? Ja. Echt? Was denn? Du hast zum Beispiel diesen Song bei den Blue Moon mit dem netten Kollegen nicht mehr verpasst, den wir 7 Wochen lang ertragen mussten. So, na ja, das glaube ich, dass ich den verpasst habe. Naja, verpasst ist verpasst. Kann man nicht machen. Du hast ihn eigentlich nicht verpasst. Also. Jetzt mach hier keine... Ah, ja, okay. Klaro? Ja. Was hast du im Sommer erlebt, wovon du denkst, dass ich es möglicherweise verpasst hätte? Schwer, kompliziert, war aber nicht schlecht formuliert von mir. Naja. Ja schon, aber sehr sinnvoll. Ah, scheiße! Ach, wollte ich gar nicht sagen. Jetzt sind die ganzen CDs hier runtergeknattert. Gott sei Dank habe ich mir private Sicherheitskopien angefertigt. So, nee, was denn? Sag doch mal. Na, was hast denn du erlebt, wovon du denkst, dass es schön wäre, wenn ich das auch erlebt hätte? Oder wenn das noch jemand anders erlebt hätte? Muss ja nicht unbedingt ich sein. Ich hab nicht viel erlebt. Du hast ja nicht viel erlebt? Du hattest Urlaub und ich war arbeiten. Du hast arbeiten? Was denn? Wo bist du gerade? Ja, Mann, bei den CDs. Ah, okay. Das ist eine Radiosendung hier. Ja, geht doch nicht ohne CDs. So. An der arme Zivi so. Ach, Zivi? Mhm. Ah, das ist mühsam, oder? Ach, naja, besser als... Siehste? 15. Naja, mit Krieg kommst du weiter runter. Kannst du dir eine Reise nach Kabul leisten? Komm. Weiter rum, meine ich. Kannst du dir private Reise nach Kabul leisten, siehste? Geh zum Band. Schwupp, kommst du rum in der Welt. Wie? Ich möchte doch gar nicht hin nach Kabul. Wieso denn nicht? Findest du Kabul uninteressant? Was hältst du von Bagdad schon. Oder Najaf? Hm? Bagdad oder Najaf oder Basra? Muss nicht sein. Sag mal, du bist aber auch ein Reisemuffel. Willst du mir erzählen, du würdest jetzt zur Zeit gerne nach Bagdad reisen? Ja. Okay. Wird mir schön die Haare schwarz färben und den Ethikurik. Schön das alte Palli-Tuch rausholen. Du siehst doch so schon so. Du hast schon so einen kleinen Touch, Junge. Siehste? Nicht schlecht, oder? Mhm. Schnurrbart wachsen lassen? Ja. Und dann völlig von den Amis festgenommen werden als die Nummer 1 der Gesuchten. Wahrscheinlich. Ah, nee, das wäre auch unpraktisch. Wobei, dann kommst du gleich noch schön nach Guantanamo. Kommt mal ein bisschen rum in der Welt. Sag mal, wie sieht denn deine... Du kommst aber nicht mehr zurück. Naja, wissen wir nicht so genau. Ja. Irgendwann, das stimmt. Irgendwann in einer Holzkiste vielleicht. Das stimmt. Die schießen ja erst und fragen denn, wa? Ja, das ist blöde, da hast du recht. Wie sieht denn deine Reise aus, von zu Hause nach zur Arbeit? Wie weit ist denn die? Die ist nicht weit. Von Ost-Berlin zu Hause? Nach West-Berlin. Nee, das ist da liegende Welten dazwischen. Nee, nicht mehr? Treptow-Kreuzberg. Also. Treptow-Kreuzberg. Ach so, das ist ja praktisch bloß noch über die Straße latschen, wa? Über der Mauer. Ja, da habe ich nichts verpasst jetzt, aber überleg doch mal, wann in den 6 Wochen muss dir doch also irgendwas widerfahren sein? Irgendwas widerfahren sein, was gewissermaßen des Erzählens wert wäre. Eigentlich nicht mehr. Echt? Ja, nicht? Nee. Ich habe ein ganz trauriges, langweiliges Zivilleben. Ach nee, sag doch sowas nicht. Aber machst du denn vielleicht doch nichts aus deinem Leben? Man muss doch vielleicht immer was machen aus deinem Leben. Oh nee, so würde ich dir nicht sagen. Wieso denn? Eine Menge draus. Was machst du denn da draus? Du machst ja offensichtlich ein ganz langweiliges, trauriges Zivilleben draus. Das ist doch aber nicht dein Plan. Noch. Ach so. Und was Im Moment du kann machen? Ich auch nicht mehr draus machen. Mir stehen ja nicht die erforderlichen Mittel. Welche Mittel? Das sind doch nicht finanzieller Art. Für manche Sachen schon. Welche? Wofür denn? Ja, zum Beispiel für einen Flug nach Kabul. Ach so. Naja, da habe ich dir jetzt hier Reisebüro Bundeswehr angeboten. Hast du ja ausgeschlagen. Bitte, wenn der feine Herr nicht will. Aber wofür? Und sonst? Aber du wolltest doch ja nicht nach Kabul. Nee, aber vielleicht woanders hin. Und dafür stehen die finanziellen Mittel ja auch nicht zur Verfügung. Wieso denn? Einen langweiligen Sommer in Berlin. Eine Busreise nach Hamburg kannst du doch noch leisten. Ja, nach Hamburg. Da kann ich auch mit dem Zug hinfahren. Naja, Bus ist billiger. Naja, du kannst ja auch nach Italien mit dem Auto fahren. Aber ich glaube nicht, dass... Oder nach Frankreich. Was du ja erlebt hättest. Oder nach Sopot. Ha, da staunst du, oder? Erzähl mal, wo du warst. Ja, nicht, praktisch vor der Haustür. Ja, immer Füße vertreten. 7 Wochen lang? Na, in der Uckermark. Und dann nochmal schön nach kurz nach Polen getuckert. Oh, polnische Ostsee? Ja, genau. Oh. Polnische Ostsee. Super da, ist super, echt? Ja. Da kann man, muss man unbedingt hinfahren. Also ich fahre, also ich sagte lieber nicht, sonst fahren da andere ohne hin. Wo genau? Sagen, Leber? Ja, sagt. Aber da war so voll. Inzwischen echt? Hat der Pole die polnische Ostsee entdeckt. Wann war es jetzt da? Die letzten Wochen, ja. Oder? Ja, ja, so die letzten Wochen, ja, als es so knallerheiß war. Ah, ja. Aber da war total voll. Was tummeln sich da so für Leute an der polnischen Ostsee? Ja, nette Polen. Na, aber bestimmt auch andere. Nee, eben nicht. Das war so super. Ah, na denn. Fällt's ja nicht? Hab mir gleich auch so ein Vavanza-Bart wachsen lassen. Und dann sieht man so, ich sehe ja überall aus, einheimisch aus. Schwupp. Ja, doch, ich muss ja nur einen Schnurrbart wachsen lassen, sehe ich aus wie Vavanza, sehe ich aus wie Saddam Hussein, mit Vollbart sehe ich aus wie Che Guevara oder Osama Bin Laden, also egal. Naja. Ja? Die Haare nach hinten gekämmt, ein bisschen Gehren, Schnurrbart, wie Väterchen Stalin. Willst du nur deine Haare nach hinten gehen? Naja, mit Gelwasser. Ja, da ist ja nicht viel, oder, zum Gehren. Ja, wieso denn? Sag mal, denkst du, ich habe eine Glatze oder was? Nee, aber so lange sind deine Haare nicht. Na, natürlich, die wachsen doch. Na gut, wenn du jetzt 7 Wochen nicht beim Friseur warst, dann. Sag mal, jetzt bin ich hier im Schönheitssalon gelandet, oder was? Jetzt werd ich aber auch gleich verrückt. Wer bist du denn überhaupt? Sagst du nochmal deinen Namen, bitteschön? Matthias. Ach, du bist mal, warum halten wir mit deinem... Aber hieß der andere nicht schon Matthias? Ich hab keine Ahnung. Hab nicht auf deinen Namen geachtet. Nicht drauf geachtet. Na Matthias, würde ich sagen, würde ich dir erstmal praktisch danken für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Und habt ihr auch eine schöne polnische Musik mitgebracht. Oh, super. Warte mal, wo ist denn die CD? Die merkt mir echt gekauft. Total. Anna Ostiana. Ja, Karin Staniek. Die ist damals, glaube ich, schwer an mir vorbeigegangen. Da ist so eine polnische Chris Dirk praktisch. So Mädchen, Pferdeschwanzmäßig, Gitarre in der Hand. Und dann mit Mutti in Sakopane singt sie. Ah nee, chlop jetzt s Gitarra. Oh, das mäht da total los. Weil wir heute praktisch eher so RGW-Show-Musiken machen. Mhm. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, schönen Abend noch. Ja. Danke, tschüss. So, und jetzt kommt hier Karin Staniek mit chlop jetzt s Gitarra. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcą przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę pójdzie choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chcę. Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Chyba że oprócz tytułu by miał gitarę i na niej grał. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewają to razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Nim by było szczęście moje dwie gitary i na dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, więc para najlepsza gitara i ja. gitarą, chcą przez życie śpiewają to razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i na dwoje, to marzenie serca budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a o mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, jest para najlepsza gitara i ja. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wobei ich spezifizieren muss, dass es heute einen halbautomatischen, da kann man jetzt mal anrufen, aber mal sehen, ob man das hört irgendwie. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter praktisch mit einem zu engen Poloshirt, was jetzt aber die Oberkörpermuskulatur natürlich irre betont, ist über die Gründe, die den halbautomatischen Anrufbeantworter veranlasst haben mögen, einen so ein körperbetontes, zu enges, rotfarbenes Poloshirt anzuziehen, möchte ich hier nicht weiter spekulieren. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Kinder, ihr wisst, da könnt ihr schön anrufen, euren Beitrag hier zur Sendung, also eigentlich zur folgenden Sendung, leisten, kommentieren, Glückwünsche, Geld spenden, Blumentöpfe, Begeisterungsschreie, Zustimmung, Liebeserklärung, Heiratsanträge können da artikuliert werden unter dieser Telefonnummer. Und das wird dann praktisch alles aufgezeichnet, nett zusammengeschnitten und hört sich dann ungefähr so an, das ist jetzt der Anrufbeantworter von Anno Dunnemals. Guten Tag, Kuttner. Im starren Tagesharren. Das tägliche Kauern im Hocken und Liegen und Gähnen an die nackte Wand in meinem Schädel und das Kauern und das Kauen an den Nägeln und Nagen und Nagen an den Fingerkuppen, ein ständiger Schnuppen in der Nase, woher kommt er, der mir so Schnuppe ist wie die Verwesung, die mich befällt. Anruf. Ich habe ein Recht zu schimpfen, weil du jetzt in Urlaub gehst, da vermisse ich dich ganz lange. Du bist bis zum 6. September oder weiß in Urlaub und ich ärgere mich zum 11. September. Weißt du, was der 11. September bedeutet, Kuttner? Antikriegstag. Warum machst du denn wieder am 7. September erst deine Sendung, wenn du wieder kommst, ja? Ich tob hier, warte mal, ich bin ja in der Diskothek, tut mir leid, so laut schreie. Ich wollte dich ja nicht anschreien. Kuttner, du bist meine Droge und so weiter und so weiter. Ich bin's voll, na, wer ist denn bitte? Was soll ich denn jetzt sagen? David und du bist auch Dufte und so weiter. Tut mir leid, ich hab schon zu viel Rotwein getrunken. Nicht natürlich ganz wenig Rotwein getrunken. Ich vermisse dich. Bitte komm am 7. September bitte und melde dich im Radio bitte. Ciao. Ich finde es eine sehr anregende Sache, wenn man sich mal ein Zitatenlexikon durcharbeitet. Natürlich findet man da auch viel Unsinn drin und was auch Schaden anrichten kann. Aber das Durcharbeiten eines Zitatenlexikons, das ist eine sehr schöne Geldprüfung, ob der eigene Verstand noch halbwegs funktioniert, ob man noch in der Lage ist, irgendwie kritisch was durchzuarbeiten. Hallo Kuttner, alter Kumpel, du hast ja nicht mehr getroffen, du. Nächste Woche, letzte Sendung irgendwie so, ja, das finde ich richtig scheiße, du. Naja, trotzdem, du. Ich hoffe, wir sehen uns ja mal wieder, ne, du. Ciao, schöne Grüße von Apple. Yeah, Kuttner! And in the left corner! Hallo, ich habe mal eine Frage, und zwar, ich suche jemanden. Und ich wollte fragen, ob Sie mir da weiterhelfen können, und zwar, ich habe denjenigen auf dem Campingplatz kennengelernt und habe mich mit ihm unterhalten, und der war ganz nett, und der heißt Danny Müller, und ich bin Jule, und ich wollte einfach mal fragen, ob Sie sich da nochmal melden können, 0174 26... Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Oh, Deckung. Oh, nee. Am Anfang erfand ich das Wort oder so irgendwie, aber jedenfalls fand ich es. Muss ja so gewesen sein, sonst hätte ich ja Deckungsgraben gar nicht denken können, oder? Naja, mal sehen, wie es weitergeht. Danny Müller? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name Danny Müller. Müller, das habe ich da schon mal gehört, oder was? Ja, 017426 und dann bleiben, glaube ich, noch knapp 1 Million Möglichkeiten, bei Dings da anzurufen. Wisst ihr ja nicht genau, wie die heißt. Oder, ey, Danny! Meld dich mal hier! Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731-3932. Ja, Danny möchte man sein, oder? Mann, war das ein bezauberndes Stimmchen, du! Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ah, nee, zu lahm. Hallo? Hi. Ah, das ging aber. Warum rufen denn heute wieder nur Kerle an? Ich wär verrückt. Keine Ahnung. Sag mal, mach ich so eine für Frauen so unattraktive Sendung? Nicht, dass ich wüsste. Was heißt, naja, du kannst es aber auch schwer einschätzen. Eben. Ja. Mach ich aber so eine, sagen wir mal, total pubertätsattraktive Sendung? Nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Also was? Ich denke, dass... Naja, irgendwie werden es doch deine Hormone sein, die dich jetzt praktisch gezwungen, die dich als Geisel genommen haben und gezwungen haben, hier anzurufen, oder? Nee, eigentlich... Doch, das waren die Hormone, glaub ich mir. Ah, die haben deinen kleinen Körper zum Rebellieren gebracht. Oder? Die Teigproduktion schießt hoch und gewissermaßen, alle zieht dich ans Telefon. Genau. Hattet mit der Teigproduktion war fies, nehme ich zurück. Oder? Keine Ahnung. Pff, wie alt bist du denn? Wie heißt du denn? 15 und... 15, na sag ich doch. Jürgen? Jürgen. Glaube ich nicht. Doch. Mit 15 heißt man heutzutage nicht mehr Jürgen. Ich heiße sogar Jürgen Bernd, aber das hat man schon mal. Echt? Mit mir? Von wo rufst du denn an? Fürstenwalde. Fürstenwalde? Da heißt der Jürgen. Da der Name ist da praktisch patentiert, gesetzlich geschützt, Trademark. Ja. Da habe ich doch eine ganz irre Merchandising-Kampagnen vor. Jürgen Shampoo und Jürgen Watte-Ohrstäbchen und so Sachen. Richtig, ja. Was junge Menschen interessiert. Mhm. Hast du denn auch so eine schöne Plastikbüchse mit so Watte-Ohrstäbchen zu Hause? Ja. Echt? Ja. Ja. Und von welcher Marke? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Siehst du? Wird's bald eine geben, wo dich deine rebellierenden Hormone praktisch ins Kaufhallenregal drin treiben? Mal schauen. Und das wird dann halt, na verrate ich nicht, wie das heißt. Na, kannst du dir ja vorstellen, wie das heißen soll. Ich habe ja schon fast zu viel verraten. So, Jürgen. Jo. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Jürgen. Jürgen. Jürgen, du sagst es so selbstverständlich. Jürgen. Jürgen. Jürgen. Oder Jürgen. Wie? Jürgen. Nee. Nein, ich versuch's ja ein bisschen, aber wenn ich den ausnenne, dann klingt das gleich scheiße, oder? Jürgen. Ja. Ich krieg den UR nicht hin. Tja. Was gibt's denn noch für UR-Wörter? Irrdingen. Würgen. Würgen. Klingt auch scheiße, weil klingt alles scheiße, oder? Ja. Würgen. Irrdingen. Was gibt's denn noch für Irren? Hm. Naja, das IR. 40. Genau diese ganzen YR-Worte. Mhm. Türmen. Türmen. Türmen. Ja. Irren. Das IR. Ah! Puh, schon wieder. Mhm. Zürnen. Zürnen. Ja. Von Zorn. Ja, von Zorn. Zürnen. Ja. Sag du mal Zürnen. Zürnen. Du kannst es. Zürnen. Ich kann es nicht. Zürnen, Jürgen. Tja. Obwohl du doch selber Jürgen heißt. Ja, ne, aber ich muss mich ja nicht rufen. Ja, stimmt. Außerdem ist das ja auch praktisch ein Künstlername. Ach so. Bei mir. Mhm. Ja, ja. Jo. Ja. Ja. Ja, und nu weiß ich. Mann, immer wieder jetzt. Hast du das Gefühl, dass du jetzt im Sommer was verpasst hast? Ich nicht wirklich. Nicht? Gott, ist das ein langweiliges Leben, wenn du nicht mal das Gefühl hast, dass du was verpasst hast. Kann ja sein, dass du nicht verpasst. Ich kam ja nicht. Das überlass mal jetzt bitte anderen so zu sagen. Aber die Harald Schmidt-Show kam ja auch nicht. Ach, echt nicht? Nee. Was hat er denn gemacht? Der hat Urlaub. Ach, echt? Wo denn? Keine Ahnung. Ach so. Muss ich ihn fragen. Na ja. Ja. Harald Schmidt. Mhm. Du hast nichts verpasst. Hast du das Gefühl, dass ich was verpasst habe? Warst du schon mal in Hohenschönhausen? Ja. Ach so. Hast du nichts verpasst, ja? Ich hab's gesehen. Ach so. Wieso, bist du extra hingefahren? Haben die dir da in Fürstenwalde eingeredet? Schon wieder. Ja. Fürstenwalde. Eingeredet, dass du da irre hochhält? Warum bist du dann nach Hohenschönhausen gefahren? Weil ich ja mein Praktikum. Hast du da so einen Billigreisenstudienreiseführer gehabt? Nee. Nee, meine Schwester hat mich eingeladen. Deine Schwester, wohnt die in Hohenschönhausen? Die wohnt in Berlin. Was macht die denn in Hohenschönhausen? Ja, die wollte sich halt die verbessern, oder? Ja, von Fürstenwalde nach Hohenschönhausen ist doch nicht direkt eine Verbesserung, oder? Nicht wirklich. Da ist doch Fürstenwalde viel gemütlicher, oder? Da kennt man die Menschen dann auf der Straße. Nicht so ein hektisches Hin- und Her-Rennen, dass man umgestoßen wird. Oder? Da kann man doch mit Augen zu bei Rot über die Ampel gehen, passiert da nichts. Praktisch ja nur Pferdefuhrwerke und so. Naja, das ist oder? Nicht, aber... Nicht? Nee. Ach so. Die also vielleicht Verkehr. Viel Verkehr? Es geht. Ah. Die Schranken hier sind schlimm. Die Schranken sind schlimm? Mhm. Und die Kriminalität in der U-Bahn ist so irre hoch, oder? Wir haben keine U-Bahn. Ach, ihr habt ja keine U-Bahn. Ja, dann, ich meine, ist doch total dann ruhig da. Eben. Ja, sag doch. Ja. Naja, bis hin und wieder nur in einem Pferdeführer, weil über den Kopfsteinpflaster klackert. Ja. Genau. Also die so. Stasi... Ja, Stasi, ach so. Die Stasi-Gedenkstätte kennst du in Hohenschönhausen? Nee, aber die soll spitze sein. Mhm. Und? Da war ich. War spitze? Ja. Gut. Ja, wo war ich noch? Sektkillerei von Rotkäppchen weg. Sektkillerei? Sektkillerei. Sektkillerei. Durfte bloß kein Sekt trinken. Hab ich auch gedacht. Und, hat dir die Stasi-Denkstätte besser gefallen? Ja. Ah, nee, da haben sie auch keinen Sekt, oder? Da gab's auch keinen Sekt. Siehste, naja. Kein großer Unterschied zwischen Sektkellerei, oder? Stimmt. Da kein Sekt, hier kein Sekt. Das war ziemlich krass. Was? Sektkellerei? Ja, das Glas Sekt hat ja 3 Euro gekostet. Ach so. Mhm. Naja, sollen die das verschenken? Ja, du, dich doch aber nicht. Naja, die Flasche da hat 3 Euro gekostet. Die Flasche? Die Flasche da. Das hat die aber ohne Stil genutzt, oder? Wir haben welche gekauft. Wer wir? Meine Eltern. Na, deine Eltern. Ja. Und was hast du davon? Ich durfte mittrinken. Echt? Ja. Krieg mal einer an. Mhm. Haben sie dich besoffen gemacht, deine Eltern, und sich dann wieder wie Bolle amüsiert, dass der Junge die Tür nicht findet, dass er brechen muss, dass er nicht mehr aufstehen kann, dass er schielt, keinen Ansatz mehr rauskriegt. Nee. Oder saßen sie beide da, die Alten, auf der Couch und haben sich um ihre breiten Schenkel geschlagen vor Lachen? Nee, das gab's noch nicht. Das gab's bei einer Party. Was gab's bei einer Party? Dass deine Alten dich besoffen gemacht haben und sich wie Bolle amüsiert haben, dass du die Welt nicht mehr verstehst? Nee, das... Mann, hast du schreckliche Eltern. Nee, da haben mich meine... Vielleicht solltest du mal zum Jugendamt gehen und um Hilfe bitten. Gibt es nicht so ein Schülersorgentelefon in Fürstenwalde? Dass man da mal anrufen kann? Und sagt, meine Eltern machen mich immer besoffen und amüsieren sich dann wie Bolle darüber, dass ich durchs Zimmer torkle? Das gab's ja noch nie. Und am nächsten Morgen kriege ich Kloppe, weil ich schon wieder in die Ecke... Nee? Ja. Nee, meine Eltern haben... Aber ruf doch mal zum Test an. Finden Sie nicht mal gut, hin und wieder mal ein bisschen die Eltern anscheißen? Und dann kannst du ja immer noch sagen, war praktisch ein Schulkamerad, der dir einen Streich spielen wollte. Ich meine, ist doch einfach auch mal interessant. Ob da vielleicht das Jugendamt mal eingreift und deinem Vati mal den Arm schön auf den Rücken hochdreht. Oder, dass der ächzt und stöhnt. Und ihn vielleicht gleich in den Knast bringt und da ankettet. Mal schauen. Oder? Und den Mund mit Tesafilm verklebt. Dass sie dann vielleicht schön mit Gummiknüppeln auf den einprügeln. Wäre doch total interessant, da hat der alte Oma wieder was zu erzählen. Oder? Die Kommunikation in der Familie scheint ja sowieso ein bisschen gestört zu sein bei euch. Wann hast du dich das letzte Mal mit deinem Vater unterhalten? Und worüber? Außer, dass er dich gewissermaßen an den Schläfenhaaren gezogen hat. Als erzieherische Maßnahme. Das hat's ja auch noch nie gegeben. Echt nicht? Nö. Sag mal, dein Vater, der hatte aber irgendwie überhaupt kein Händchen für den Umgang mit Kindern, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon, meinst du? Ja. Wie viele Kinder seid ihr denn? Wir waren 6. Ihr wart 6? Mhm. Und die anderen 5? Die sind schon alle ins Exil, alle geflüchtet? Alle Straßenkinder geworden? Nee, eher nicht. Sondern? Ja, die sind freiwillig. Die sitzen jetzt alle im Sektkeller und dürfen hier raus, oder was? Ja, Mensch. Die dürfen schon raus. Ja? Mhm. Müssen immer ihr Finger zeigen, ob das Fingerchen schon fett genug ist. Im Sinne von Hänsel und Gretel. Genau. Ach, kick an, doch noch ein bisschen Bildung in der Welt. Ne? Wer liest denn heutzutage noch Hänsel und Gretel, oder? Ich lese es zwar nicht mehr, aber... Aber lies mal wieder, lies mal wieder, lies mal schön das eigensinnige Kind. Das ist ein kurzes, das kürzeste Märchen. Echt? Von aber wem? Na, Brüder Grimm. Ach so. Ja, das eigensinnige Kind, ein Spitzenmärchen. Ja, ich lese im Moment Helden wie wir. Helden wie wir liest du. Ach so. Mhm. Ah ja, um dich ein bisschen zu bilden, wie es früher so war. Genau. Ja, und Jana Hänsel Zonenkinder. Mhm. Und meine freie deutsche Jugend von, wie heißt sie? Na ja, auch egal. Keine Ahnung. Ach so. Mhm. Und Sonnenallee. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja, ach so. Was ich mir jetzt letztens besorgt habe, das Buch von Fanny von Dann, das letzte. Glaube ich, dass es das letzte war. Welches war denn der letzte? Komm in meine Arme. Poesiealbum. Ah ja, ja, ja, ja. Mhm. Ja, schön, oder? Ja, finde ich klasse. Ja, finde ich auch klasse. Mhm. Ach, das freut mich doch. Na, kick mal an, da sind ja doch gleich noch ein schönes Gespräch geworden, wa? Mhm. War ja erstmal gar nicht mit zu rechnen. Doch, die auch nicht. Ich danke dir für den Anruf. Hast du eigentlich die roten Gitarren dabei? Na, Logo, ja, die kommen nachher auch, aber jetzt kommt nicht, es brennt der Wald, sondern solche schönen Augen. Aber jetzt kommt erstmal, gewissermaßen Vietnam. Antwortest du eigentlich auch auf E-Mails? Fuang Tan. Wie, ob ich darauf antworte? Ja. Na, lesen tue ich sie. Antworten, da tue ich mich immer schwer mit. Aber lesen tue ich sie schon. Aha. Aber manchmal antworte ich auch drauf. Also alle Vierteljahre antworte ich. Wie bitte? Also hast du meine Wahrscheinlich. Weiß ich nicht, welche waren bitte? Irgendwie habe ich dann nach einem Interview gefragt und dass ich mit 6 Jahren angerufen habe. Ach so, echt? Ja. Aber die hatten ja nicht gelesen. Da haben wir uns auch gestritten, Herr Jürgen ist. Wie alt? Da warst du 6 Jahre? Da war ich 6 Jahre. Und worum ging's denn da? Verführung. Ach, das war das legendäre Gespräch mit den Gummibärchen. Ja. Super, daran kann ich mich noch erinnern. Echt? Wo dir dein Vater auf den Stuhl geholfen hat, weil du nicht ans Telefon gekommen bist. Jedenfalls hat er so getan. Echt? Ja. Das weiß ich zwar nicht mehr, aber. Und hat dir geholfen? Hast du eine Freundin kennengelernt im Kino? Beim gemeinsamen Fummeln nach einem Gummibärchen? Du hast immer daneben gegriffen, war? Nee, das ist falsch. Da kriegt man nur eine Hand ins Gesicht. Das bringt's nicht. Gut. Naja, gut. Üb mal schön weiter, wa? Mhm. Sag mal, wenn's was geworden ist. Jo. Okay, tschüss. Okay, ciao. Und hier hören wir jetzt erstmal Fuang Tan. Mai mai anh nào biết em ở đây khát khao đã chờ nhớ chẳng anh người ơi bao ngày qua gối chân mà nồng có anh xây mộng đêm chất ngất tình nồng nào đến bên em người đến cho em lời câu yêu đương nồng cháy chỉ riêng em tình yêu em chỉ trao sẽ tan ta cùng đi hoa bầu trời yêu chúng ta kết lên một hoa mãi mãi anh nào biết em ngồi đây khát khao đợi chờ nhớ chẳng anh người ơi bao ngày qua gối chân mà nồng có anh xây mộng đẹp rất ngân tình nồng nào đến bên chỉ trao riêng mình anh thôi lời 放下英雄大概连不通 愿 问起小心没难脱而定有我们能为门生天文一些大这英雄大家连不怕每天要对他过年存在 哦你说的 Yes, that is the sound created by Fritz Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So wie, ich würde mich ja mit euch unterhalten, was ich möglicherweise im Sommer verpasst habe oder was ihr vielleicht im Sommer verpasst habt. Also so in den, auf dem Level so, oh, da war ein Spitzenauffahrunfall, so Sachen oder Wasserrohrbruch oder so verschiedene Geschichten, Kaufhallen, Einbruch, so eine Sachen. Vielleicht habe ich was verpasst. Wenn ihr den Eindruck habt, dass ich möglicherweise was verpasst habe, dann könntet ihr vielleicht mal hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonst die Sachdienste... Muss da irgendwas los gewesen sein? So wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Ah. Vorwahl. 0331 für Potsdam, 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ansonsten freue ich mich hier heute auf meine Musik aus dem sozialistischen Wirtschaftsgebiet. Als nächstes hören wir dann vor den Nachrichten, kommen dann... Oh, die sind echt spitze. Total, total psychedelische Gitarren. Ensemble Synchron. Aus der damals war das wahrscheinlich schon noch, wie heißt die sozialistische Republik Rumänien, wie hieß die denn? Man hat schon, dass man die praktisch die Länder vergisst, wa? Oder? Naja, egal, wie? Auf dem Bahnhof von Leordeni, aber jetzt noch nicht, sondern jetzt telefonieren wir hier erstmal weiter mit einschlägigen Kandidaten. Hallo, hallo, hallo, ha? Hallo, grüß ihn, sag mal schon wieder nur einen Kerl, bist du auch so hormongesteuert? Hä, was denn jetzt los? Na, offensichtlich, was heißt denn hier, was denn jetzt los? Hä? Na, du musst ja manchmal mal versuchen, auch mal Rechenschaft zu legen über dein Sinn und Trachten und Tun. Sinn, Trachten. Apropos Trachten, was hast du gerade an? Du rufst aus dem Spreewald an, oder? Nein. Da habt ihr doch alle so lustige Hauben. Hallo? So lustige Hauben und lustige Folklorekleider. Und bemalte Eier in der Hand. Von wo aus rufst du denn an? Hauptstadt. Wie sieht denn da die Tracht aus? Wo denn da genau in der Hauptstadt? Da kriegt man kurze Unterhosen. Genau, warte erstmal genau, ganz wo in der... Ja, kurze Unterhosen, wenn man gerade seine Jogginghosen ausgezogen hat. Von wo aus rufst du denn an? Ostberlin. Ostberlin, wo denn da genauer? Bezirk Köpenick. Ist auch groß. Naja, uncool, uncool. Uncool? Haben ja, logisch. Na, Köpenick. Hast du da ein Wassergrundstück? Nein. Ist dein Vater hier Versicherungsvertreter? Nein. Oder vielleicht irgendwo bei der IHK beschäftigt? Industrie- und Handelskammer? Nee? Oder vielleicht stellvertretender Prokurist des Berliner Einzelhandels? Wenigstens des Köpenicker Einzelhandels? Was macht denn dein Vater? Was für ein Auto fahrt ihr eigentlich überhaupt? Wie groß ist denn eure Wohnung? Mein Vater ist einfach mal für den Anbau von Cannabisland verantwortlich. Quatsch! Was macht dein Vater? Nein, jetzt sag. Ist der Volkspolizist? Ist er dein Freund? Ja, genau. Nee, Quatsch! Erzähl jetzt nicht so einen Mist. Was macht denn dein Vater? Man will doch mal ein bisschen wissen, welcher sozialen Gruppe die Anrufer hier zugehörig sind. Warum? Naja, weil das interessant ist, weil die Hörer das wissen, hören wollen. Hier kann man Hörer. Hallo, Hörer? Wer bist denn du? Ich bin Maria. Siehste, Maria. Bist du auch so triebgesteuert? Nein, ich... Wie alt bist denn du? Ich kann leider nicht zuhören, denn ich bin ganz... Was? Wo bist du? Norwegen. Du kannst... Norwegen? Ja. Was machst du denn in Norwegen? Ich lebe hier so ein Jahr, einfach so mal. Ach so? Ja. Ist ja schrecklich. Und jetzt hast du einfach auf Verdacht angerufen? Ja. Hast du überhaupt eine Ahnung, wo du jetzt hier gelandet bist? Im Sprechwerk? Stimmt! Krass, cool. Super. Warte mal, ich muss mal hier den... Ey, Herzchen. Hörst du mich noch? Ja, ja, klar. Ja, ich habe hier gerade ein Telefonat aus Köpenick. Aus Norwegen. Aus Norwegen, ja. Ja, cool. Norwegen, das muss ich erstmal, siehst du, das muss ich jetzt kurz erstmal erledigen, ja? Bleib du mal schön dran. Ja, ja, klar. Und dann lass dir mal drei Gründe zur Verteidigung deiner Köpenicker Existenz einfallen. Als Schlachtkräfte ja überzeugende Erwiderung auf meinen Köpenick ist doch uncool. Was macht dein Vater eigentlich? Also da musst du mal schön gegen argumentieren dann. So, Maria. Ja? Was machst du denn da in Norwegen? Einfach also, so leben geht doch nicht. Na, ich gehe zur Schule und wohne bei einer Familie. Und sprichst du Norwegisch? Na, noch nicht so ganz, aber das wird... Ja, da kapierst du doch überhaupt ja alles, wenn du in der Schule bist, oder? Ja, aber... Ja, das ist super. Ja, da muss man sich da langweilen, wie irre, oder? Da sitzt du in der Schule. Schule sitzen ist ja schon nicht so spannend. Aber wenn die da noch alle Norwegisch reden, dann wird man doch völlig verrückt. Aber das ist eine voll coole Sprache und... Wieso denn? Was? Wieso ist die voll cool? Naja, hast du mal Norwegisch gehört? Nee, sag mal was. Aber ich... Ist ja cool, das klingt doch wie wenn ich... Ja? Na, so hör ich mich doch aber auch an. Nein. Mit ich? Natürlich, ich hab ja eben ich gehört. Das heißt aber nicht Icke. Was heißt denn Icke? Nichts. Nicht? Ja. Na sag ich doch. Das ist meine Bescheidenheit, die mich selber Icke sein nennen lässt. Ja, ist klar. Ja. Ach so, aber was kann man denn anfangen, wenn man Norwegisch kann? Ja, da kann man doch nur nach Norwegen reisen, oder? In Afrika na, versteht er doch keiner. Schwedisch und Englisch verstehst du auch. Echt? Jo. Na gut, dann hast du jetzt gewissermaßen dann bald sprachlich Skandinavien im Sack. In der Tasche, im Kulturbeutel. So sieht's aus. Toll. Ja, finde ich auch. Und dann, was willst du nun mal beruflich machen? Willst du norwegische Tierärztin werden? Nein, nein, nicht unbedingt. Sondern? Ich weiß nicht, irgendwas mit Sprache, irgendwas Linguistik oder so. Und dann? Keine Ahnung. Und dann fährst du nach Norwegen und wirst da norwegisch Lehrerin? Aber haben die da wahrscheinlich selber, die haben ja so ja Muttersprachlerinnen. Ja, haben sie. Haha, kick an, oder? Erstaunlich, ja. Oder? Das da ist so toll, war, dass da in Norwegen so viele Norwegisch reden, oder? Ja. Findet man in Deutschland in der Norwegisch redet. Nee. Kein, wa? Und aber in Norwegen voll damit. Ja, und irre. In Norwegen ist auch voll von Deutschen. Echt? Was machen die denn da? Ach, weil die Norweger so, weil den Norwegern so gut geht, wa? Die haben ja immer ihr Öl und heizen dann schon die Gehwege, wa? Weil die ja nicht mehr wissen, was sie mit ihrem vielen Geld anfangen sollen. Nee, aber da nicht. Langsam fängt sie auch an, knapp zu werden mit dem Geld. Wieso denn? Bei dir? Ja, aber nicht in Norwegen. Na, in Norwegen auch. Ehrlich? Woran merkst du denn das? Na, zum Beispiel... Dass sie tagsüber die Lampen ausmachen. Ja, die machen keine Licht auf den Straßen an. Tagsüber? Was? Nachts oder was? Ja. Warum denn bitte? Ja, weil sie Geld sparen müssen. Nee, wahrscheinlich, weil die Geburtenrate zurückgegangen ist. Wie Nein. immer in so Wohlstandsgesellschaften, natürlich. Sind ganz viele weil sie Kinder. Aussterben. Wie? Hier sind ganz viele kleine Kinder. Ehrlich? Ja. Aber alle Deutsche? Nein, auch noch sind, sind die Deutschen da praktisch das, was die Türken in Deutschland sind? Naja, nicht ganz. Es gibt ja auch sowas wie Türken, das sind die Russen. Ach so, echt? Ja, hier sind viele Russen. Und die Deutschen, wie sind denn die so drauf in Norwegen? Alle zu Birkenstock und Rucksack? Und ökologisch ernähren? Aber, oh, schrecklich. Naja. Das ist ja in Berlin schon wie eine Pest. Dann muss ja, in Norwegen müssen ja ganz schlimm sein. Naja, es geht. Und richtig so, sagen wir mal so, die deutsche proletarische Fraktion ist schwach vertreten, oder? So, der Biertrinker, ist da der Alkohol auch so teuer? Ja, Saudi. Boah, kein Land für mich. Ja. Dann kann ich doch gleich nach Saudi-Arabien fahren. Ja, kannst du machen. Wieso denn? Was soll ich denn da? Nein, ich weiß nicht. Jetzt gibt es auch kein Bier. Ja, aber also, in Norwegen ist es nicht so heiß wie in Saudi-Arabien. Das stimmt. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ach so, nee, wieso denn? Da ist doch arschkalt in Norwegen, oder? Außerdem haben die da nicht auch so viele finnische Mücken? Nee, bis jetzt eigentlich noch nicht. Ach nee, habt ihr kein Wasser in der Nähe? Doch, ganz viel Wasser. Ich wohne direkt am Meer. Ach so, und aber keine Mücken? Nee. Aber Möwen? Aber was? Möwen? Ja, höre ich. Ja, schön. Jeden Tag. Und schöne Fischrestaurants? Naja, nicht hier. Der Ort ist so relativ ziemlich klein. Ach so, also wird schon so Fürstenwalde praktisch. Kleiner. Noch kleiner? Wo kommst du denn eigentlich her? Aus Niemek. Niemek? Ja. Oh, na, da ist es doch aber schon ein weiter Sprung nach Norwegen, oder? Ja, ziemlich weit. Hui. Seit wann bist du denn jetzt da eigentlich? Einen Monat. Oh. Na, dann mal viel Spaß. Ich muss jetzt gleich mal, glaube ich, hier Schluss machen und die... Hast du denn da nicht Internet? Darüber kann man das doch auch hören. Ja, ich weiß nicht, ob mein Gastlehrer das so gefällt. Ob dem was so gefällt? Meine Stimme? Nein, aber so spät. Ach so. Ich muss ja schlafen, ich muss ja morgen zur Schule. Ach so, dann aber husch in die Falle. Ja. Tschüss, Marie, warst du, wa? Marie? Ah. Ah. Marie A. Ja. Ah. Tschüss. Ja. Das ist ein schönes Gedicht von Brecht, Erinnerung an die Marie A. Ja, kenne ich. Siehst du, genau, Marie A. Spitze, ja. Oder? Ja. So ungeheuer droben. Okay. Die Wolke. Genau, die Wolke, wa? Genau. Die Gesichter da vergessen. Tschüss, Marie A. So, bist du noch da? Ich bin dabei. Hältst du noch eine Weile aus? Ich muss jetzt nämlich gleich kommen, nämlich die Nachrichten. Nachrichten auch erst. Ja, muss ich auch. Wenn die Nachrichten können wir auch einmal auslassen. Nein, Mensch, da drehen die hier total durch. Nein, da wird das Studio besetzt. Kannst du dir, machst dir keine Vorstellung davon. Ich hab das ja in der Hand. Jetzt sieht so aus, als ob ich für die Nachrichten verantwortlich bin. Seit 30 Jahren, immer um 23:30 kommen Nachrichten. Na ja, genau. So ist es. Ja, das ist doch, aber das sind doch die Kontinuitäten, die im Leben Heiligkeit, Festigkeit und Halt geben, verstehst du? Nein, das ist doch, das braucht man doch. Man braucht doch so einen festen Rhythmus, man braucht Strukturen, man braucht Weihnachten gewissermaßen, um sich daran festzuhalten, sonst läuft das eigene Leben völlig außer Ruder. Aber ich könnte dir mal empfehlen, das Ensemble Synchron. Total psychedelische Gitarren. Wir reden danach weiter, wa? Naja, dann mach wenn du da doch, naja, logisch mache ich jetzt Zacki-Zacki. Ist doch mein innerstes Bestreben. Bis gleich. Bis gleich. Ensemble Synchron. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6. Fritz Info. 23 Uhr 32, das Wetter in der Nacht regnet, es steigt stellenweise stark bei 10 bis 14 Grad, morgen fällt zunächst weiter Regen, später klärt es etwas auf bei 16 bis 20 Grad und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Bei einem Selbstmordanschlag in der Innenstadt von Jerusalem sind am Abend mindestens 2 Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Die Bombe soll vor einem Café explodiert sein. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich ein Selbstmordattentäter an einer Bushaltestelle nahe Tel Aviv in die Luft gesprengt. Er riss 7 Israelis mit in den Tod. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Die meisten der Opfer waren Soldaten. Der UN-Sicherheitsrat hat seine Abstimmung über ein Ende der Sanktionen gegen Libyen um 3 Tage verschoben. Das gab der amtierende Ratspräsident Perry bekannt. Frankreich hatte dem Rat gedroht, andernfalls sein Veto einzulegen. Auf Deutschlandstraßen sind immer mehr Autos mit Mängeln unterwegs. Mehr als jedes zweite Fahrzeug weise Schäden auf, erklärte die Gesellschaft für technische Überwachung am Rande der IAA in Frankfurt am Main. Die häufigsten Fehler seien an Beleuchtung, Elektrik, Achsen, Rädern, Reifen und Aufhängern zu finden. Die verbale Entgleisung von Berlins Finanzsenator Sarrazin hat ein parlamentarisches Nachspiel. Die CDU-Fraktion will am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen ihn ins Abgeordnetenhaus einbringen. Sarrazin hatte zur Kita-Gebührenerhöhung erklärt, die Eltern reagierten, als wolle man die Kinder in ein Konzentrationslager schicken. Und der Verkehrsservice hat keine Meldungen. Gute Fahrt. Ja, hallo, ich bin der Jan. Katrin, Max, Christoph, die Lilly, Alex. Ich wünsche mir, vielleicht kein Justin Timberlake, Queen of the Stone Age, Eminem, Tokotronic. Damit grüße ich ganz doll Kathi und Paul, Anja, alle Schüler der AVH, alle, die mich kennen. Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331 70 97 130. Open Box. Die Musikwunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag ab 19 Uhr und im Radio. Fritz! Are you kidding? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, und heute mit Musik, mit total feiner, schicker Musik, komplett aus dem weiten, gewissermaßen sozialistischen Wirtschaftsgebiet, RGW, Ostblock, um es jetzt mal verständlich zu machen. So, Kati Kovac war das. Hallo Köpenick. Tag. Spitze. Ja, eine schöne Schaltung haben wir jetzt direkt nach Köpenick, einem der coolsten Berliner Stadtbezirke. Richtig. Ah, da richtig, da geht richtig die... Da steppt der Bär. Ja, richtig, mit der großen Freiheit und alles, oder? Richtig, Freiheit, Mann. Genau. Da war früher der Knast in der großen Freiheit, in der Freiheit war da der... Da, ihr habt eine Straße so, ne? Die heißt genau so. Alte Freiheit oder an der Freiheit. In der Freiheit heißt es. An der Freiheit oder so. An der Freiheit, in der Freiheit. In der Freiheit. Kannst du nicht nochmal kurz rauskicken gehen? Sag mal, du bist doch Köpenicker. Ja, jetzt muss ich dir deinen scheiß Stadtbezirk erklären. Gott. Und Kunstgewerbemuseum. Spitze und Hauptmann. Ja. Super. Und Union steht auch noch dabei, wa? Was ist da? Union. Union? Natürlich. Ach so, stimmt. Alte Försterei. Super. Supermann. So, jetzt erklär mal, Supermann. Meinst du nicht? Noch eine leckere Bierbräuerei. Kannst du den Terminator nennen? Wie bitte? Leckere Bierbräuerei. Was gibt's denn da für ein Bier? Was machen die für Bier? Tannenzäpfle? Machen die das schöne Tannenzäpfle-Bier? Die machen einfach mal Dunkelbock und Bürgerbräu. Bürgerbräu. Bürger, kommen Sie doch mal bitte her. Haben wir denn mal die Bullen gesagt? So ein Bier will ich nicht trinken. Nie wieder. Hä? Jetzt los. Hä? Wie heißt du denn eigentlich? Ja, immer noch der Richard, Mann. Richard? Seit wann heißt du denn Richard? Mann, schon seit fast 20 Jahren oder so. Wie alt bist du denn? Na, noch bin ich 19, so. Ach so. 19? Ja, noch, ja. Hm. Musst du nachdenken, Robert. Nee, ja, nee. Ja, nicht. Wieso denn? Das ist richtig. Wolltest du nicht mal was sagen? Was willst du sagen? Ob du nicht mal was sagen wolltest? Ich will was sagen, warum jetzt Köpenick so cool ist oder was? Ja, pass mal auf, immer zahlen. Na, pass mal auf. Was ist denn für ein Tonfall? Und musst du immer zahlen, so nur Flugblätter austeilen, ja? Wieso musstest du da Flugblätter austeilen? Ja, wolltest du zum Aufstand aufrufen, zur Revolution? Dass die Telegrafenämter besetzt werden sollen? In so einem Hotel. In einem Hotel? Ja. Was denn für ein Hotel? Ein Flugblatthotel? Wo immer Revolutionäre übernachten? Und die dann sagen, komm mal her, Kleiner, komm mal her, kannst du mal hier Flugblätter verteilen und mal zahlen? Warum soll eine Revolution stattfinden? Heißt die Revolution? Und, Hanker, ne, wir sind doch nicht! Du arbeitest doch da im Revolutionshotel. Wie heißt denn dein Revolutionshotel eigentlich? BCA Hotel Wilhelmsburg. Wie heißt es? BCA Hotel BCA, wofür steht denn BCA? Keine Ahnung, jetzt nicht. Befreit heißt B, heißt bestimmt befreit. C? Was heißt denn C? C und A. Das ist irgendeine Gruppe. Befreit C und A? Ja, das macht doch keinen Sinn. Was ist irgendeine Gruppe? Das ist eine was für eine Gruppe? Eine Band oder was? Haben die schon eine Platte gemacht? Ja. Eine Hotelgruppe. Was ist eine Hotelgruppe? Man, mehrere Hotels, die eigentlich alle denselben Namen haben, bis auf den Ortsnamen. Warten, und die lungern dann immer an der Bushaltestelle rum, oder was? Mensch, Meier. Hotelgruppe, wenn ich jetzt schon höre, dann werde ich doch gleich verrückt. Hotelgruppe. Was gibt's einfach mal? Hotelgruppe. Kann ich mir nicht drunter vorstellen. Hotelgruppe. Hotelgruppe. Was ist denn das für ein Wort? Sag doch mal ganz langsam Hotelgruppe. Merkst du nicht, wie da ein Würgen hochkommt? Und da wohnen lauter Berufsrevolutionäre drinne? Und da wohnen einfach mal die ganzen Eishockeyspieler von den Eisbären und von den Eishockeyspieler wohnen da drinne. Ja. Und die haben immer die Taschen voller Flugblätter und Koks oder was? Was? Ach, kick an, dann hast du da kleine Tütchen Koks in Marzahn verteilt, oder? Was? Wie kann ich mir das vorstellen? Nein, komm, hat man Lust. Jetzt mal bitte hier zur Sache. Ruf, ich bin der Page erstmal ein Jahr. Page? Und dann muss man. Musst du unten immer die Autos aufmachen? Nein. Hast du so eine putzige Uniform an? Ja. Musst du mal Koffer tragen und den Fahrstuhl bedienen? Ruf runter, bis du kotzen musst? Mann, ist das entwürdigend. Auf jeden Fall. Du musst zum Aufstand, so, ja. Du musst deine Hotelangestellten zum Aufstand aufrufen. Mann. Verstehst du, das Hotel muss lahmgelegt werden. Der Mann für alles, ja. Der Mann ist gut, Mann, du bist 19. Und da musste ich heute... Du bist der 19-Jährige für alles. Den Sonntag Brunch. Haben die keine Älteren, die Mann, die einen ordentlichen Mann für alles haben könnten? Bist du da praktisch der Älteste? Ist das so ein Kindergartenhotel? Erstmal unterbezahlt. Ist das so ein Kindergartenhotel? Nein, du bist da, und du bist praktisch der Aufseher? Mann, ist das ein Hotel, was kosten da die Übernachtung? Ja... Doppelzimmer, 105 Euro. Na, das liegt ja deutlich über den Kita-Gebühren. Ja. Ja. Na, wenn das der Sarrazin hört. Wie bitte? Muss man den Sarrazin sagen. Na, sag doch. Sag's ihm, ja. Sag ihm, dass ihr so total überteuerte Gebühren habt für eure... Da sitzen immer Eishockeyspieler? Ja, sag mal, die sind doch so ein bisschen rock'n'roll-mäßig drauf. Schmeißen die auch immer mal Fernseher aus dem Fenster und so? Die sind total soft drauf, Mann. Die sind zwar alle groß wie ein Bär und haben eine riesen Schulter und so, aber sind, weiß nicht, laufen da lang. Echt? Und sind dann so Weicheier? Ah, nee, oh, scheiße, das tut aber weh. Aber ach, haben Sie einen fiesen, festen Händedruck, so? Nee, ich habe noch nie nur die Hand so gedrückt. Aber. Hast du noch nie die Hand gedrückt? Nee. Wieso, hast du immer Angst, dass du die kaputt machst? Mann, ich arbeite erst seit einer Woche da. Ach so, und schon Flugblätter verteilt. Ja. Hast du dir gewesen durchgelesen, die Flugblätter? Worum ging's denn? Was waren denn die Forderungen? Der Geiselnehmer. Die Forderung war gewesen, das Hotel, dass die ganzen Spinner in Marzahn, ja, die Einwohner, ja, dass sie alle was? Zum Essen, dass sie alle ihre Wohnungen, ihre Mietverträge kündigen und bei euch einziehen, oder was? Zum Essen kommen. Zum Essen kommen? Und pass mal auf. Wieso? Seid ihr so eine Abendküche oder wie? Nein, Mann, das Hotel will Geld verdienen. Was? Das Hotel will einfach mal Geld verdienen. Womit denn? Mit Essen? Mit einem Brunch. Was kostet denn ein Brunch? 12 Euro. Oh, da ist der Berzahn dann auf die Barrikade gegangen und hat gesagt, Ausbeuter, sollen wir verhungern? Und so? Dass sie irgendwie ihre Kinder hochgehalten haben und dich versucht haben zu lynchen? Nein, sie hat... Nicht? Ich hab das gemacht. Das ist keine revolutionäre Forderung. Ich hab mir eine Sturmmaske aufgesetzt. Eine Sturmmaske. Bin in die Haustür eingebrochen. Mit so einem Dietrich. Marzahner, lass das Glotzen sein. Hin zum Brunch, schrei dich ein. Blätter ringeschoben. Du mit einer Hassmaske? Ja. Ich darf das keiner mehr sehen. Also stellt man sich revolutionäre Tätigkeit vor. Da werden Brunch-Flugblätter von einem Typen mit so einer Strumpfmaske in Marzahn verteilt. Haben die nicht für total bescheuert gehalten? Ja, das war ja auch schon dunkel gewesen, war nachts gewesen. War schon dunkel? Heute Nacht, ja. Und trotzdem noch eine Strumpfmaske, vorsichtshalber. Vorsichtshalber auf jeden Fall, ja. Spitze, wie bist du in die Häuser reingekommen? Hast du den in den Briefkasten? Mit dem Dietrich? Ja. Da scheinen mir doch ja ganz finstere Mächte am Werk zu sein bei dir im Hotel. Mann. Nee, ich hab ja... Dann ja, die große Brunch-Erpressung vom BCA-Hotel. Und warten, wenn die Marzahner nicht kommen, dann werden die Geiseln erschossen, oder wie ist es? Ich wollte eigentlich was sagen zum Thema Marzahnhäuser, wa? Eigentlich, war ja gerade nur eine Überleitung. Was heißt Marzahnhäuser? Na, kick dir mal dein Hotel an. Was muss? Du willst ja jetzt wieder hetzen über Marzahnhäuser, oder? Nein, über Köpenick, Mann. Über Köpenick willst du hetzen? Na, meinetwegen hetzt du über Köpenick. Nein, ein Vergleich Köpenick-Marzahn. Ja. Bei mir in der Straße, ja? Ja. Weniger als dort in Marzahn in so einem Plattenhaus. Ja und? Kommst du dir da nicht ein bisschen blöde vor? Überhaupt nicht. Dass du da in so einem total untervölkerten, unter so einem untervölkerten Gebiet wohnst? Ich wohne im großen Einfamilienhaus. Na und? Bei denen ist der Vorgarten. Bei denen in Marzahn ist der Vorgarten. Zehnmal so groß wie dein Garten. Der Vorgarten. Verstehst du? Der Vorgarten ist sowas wie die Vorgruppe. Ein Meter im Verhältnis zur Hotelgruppe praktisch. Dumme Blume, gar nicht. Mann, was habt ihr? Ein Busch? Mann, in eurem Garten? Das ist doch kein Garten, was du willst. Das nicht, sag doch, ist Vorgarten, sag ich. Wo wohnst du denn? Du hast doch nur die Vorgärten von denen gesehen. Du solltest mal die Gärten von denen sehen, wenn die Vorgärten schon so groß sind. Verstehst du? Ja, wenn die Vorgärten so groß sind. Dein Garten, der ist so groß wie ein Marzahner Wäschetrockenplatz. Bestenfalls. Ja, und so einen großen... Mann, die große BCA-Hotelgruppen-Brunch-Erpressung. Hoi, wenn dit die Polizei mitkriegt. Aber ja, erwischt haben sie dich nicht beim Hotel, beim Erpresserbrief verteilen. Na, mich hat irgendein Hund gebissen, aber... Ein Hund gebissen? Siehst du, so sind die Köpenicker, verstehst du? Marzahner Hunde. Ja, nee, die sind so, die wissen irgendwie, Köpenicker dürfen sie beißen. Ach, Junge. Verstehst du? Da siehst du mal, dass die Marzahner dich überhaupt ja nicht ernst nehmen. Leute, die dir ernst nehmen, beißen die selber. Leute, die sie nicht ernst nehmen, lassen sie von ihrem Hund beißen. Verstehst du, um sich nicht nochmal unnötig die Zähne putzen zu müssen. Aber wer hat einen Hund? Also, was? Ich hab einen Gorilla im Garten. Ja, ist klar. Und der Gorilla ist Geschäftsführer vom BCA-Hotel, oder was? Nee, der Gorilla kifft jeden Tag. Ei, was macht da dein Vater? Mein Vater kümmert sich um die Gorilla-Technik. Was macht der überhaupt beruflich, dass ihr euch da so ein riesiges Einfamilien... dass ihr da euch so ein... Thema, sag mal. Ja, ne, das Wecken von Sozialneid. So, das Wecken von Sozialneid. Ja, ich will den Sozialneid wecken. Und darum will ich jetzt mal wissen, was denn, welchen krummen Geschäften dein Vater nachgeht. Nö, dass ihr dann ein Einfamilienhaus so habt. Nicht, ja. So nicht, was heißt so nicht? Du würdest doch jetzt die Geschäfte deines Vaters nicht als gerade bezeichnen wollen, oder? Die sind richtig gerade? Na, das kommt immer auf die Perspektive drauf an. Was macht der denn? Nee, das brauchst du jetzt gar nicht so... Was macht denn dein Vater? Nee, das ist okay. Das ist wieder ein anderes Thema. Was dein Vater macht, ist okay? Du brauchst jetzt nicht ablenken. Bist du dir sicher, dass es okay ist, was dein Vater macht? Ah, siehst du, höre ich dann ein Zögern raus? Oh. Ach nee, verschon mich, ich will es ja nicht wissen. Was dein Vater macht. Oh, nee, bleib mir bloß. Nee, jetzt kein Wort mehr über deinen Vater. Nachher schickt er mir kleine Tschetschenen auf den Hals, die mir einen kleinen Finger brechen. Nee, das möchte ich gar nicht wissen, was dein Vater macht. Kein Sprechmann mehr, wie gesagt. Ja, ungefähr. Oh Mann, ja, ich kann nicht mehr, ja. Ah, und jetzt gleich wieder 3 Stunden hintereinander, ich bin verrückt. Kann mich nicht mal jemand hier aus dem Studio tragen. Naja, vor der Haustür, hab ich dir gesagt. 8 Wochen lang, ja? Ja, naja, was denkst du da? Also, du musst ja, das ist nicht wie in Köpenick bei mir vor der Haustür. Da jetzt, verstehst du, da ist was los? Da ist irre, ich könnte dir eine Geschichte erzählen. Könnte ich dir Geschichten, da würde selbst dein Vater blass werden. Ach. Ja. Na, hau mal eine einzige. Nee. Die sind nicht jugendfrei. Ja, was denn gewesen? Die sind in Urlaub oder so. Na, vor der Haustür. Natürlich war das Spitzenwetter. Ja. Verstehst du? Okay. Und dann war wieder hoch, Fiesta. Hast dich in Park. Und dann wieder runter, raus auf den Balkon und dann wieder schön vor Kaisers mit der Büchse in der Hand gesessen. Das war supi. Schönes Köpenicker Bürger, lauwarmes Köpenicker Bürgerdings da getrunken. Boah. Richard! Aber das ist aber wie ist mal ein ordentlicher Name. Richard! So, Richard, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, Gustav. Wie bitte? Ja, ist okay. Super. Schön. Gustav. Schöne Grüße nach Köpenick. Ich grüße zurück. Ja, Brandenburg, ja, aber ich meine, denk wirklich nochmal das mit den Feuerärten, ey. Da muss doch bei dir ein bisschen Sozialneid entstehen, oder? Wenn die sich so eine Feuerärten leisten können. Naja, gut, ich will jetzt ja nicht weiter. Ihr habt ja nicht mal einen Feuerärten, sag ich doch. Nein, könnt ihr euch da nicht leisten, oder? Vorgarten. Natürlich, da gibt's nur Feuerärten. Mann, da gibt's null Vorgarten. Naja, guck mal, wie groß da der Abstand zwischen den einzelnen so Häusern Büsche, ist. Bei euch in Köpenick haben die doch direkt Anbau, Haus an Haus geklatscht, oder? Hast du dir schon mal aufgefallen, dass bei dir in der Straße, praktisch Haus an Haus, geklatscht haben, dass es praktisch aussieht wie bei Aldi? Verstehst du, die haben die ja kaum ausgepackt, die Häuser da in Köpenick. Und direkt so eng gestapelt und so eng beieinander gepackt. Und dann kickt ja mal die Großzügigkeit in Marzahn an. Und im Radio? Mein Lieber. Und im Radio sag ich jetzt nicht. Und dann werd mal nachdenklich. Tschüss. Adios. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, so Kinder. Und ihr wisst ja, einen Zusammenschnitt macht da immer wer? Na, der junge Mann im zu engen roten Poloshirt, David der große Zusammenschneider, der schneidet immer die Sendung mit, also was ich so sage, und dann bang, selber da jing, bang, schuck, schuck, und ein schickes Hörspiel. Schon wieder ein schönes Hörspiel entstanden, die Folge 22 der Talkfunkers, und die hören wir uns jetzt an und danach telefonieren wir hier unter dieser Telefonnummer weiter. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorbei. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Genau, und jetzt der Zusammenschnitt von David. Die Geschichte einer Band. 22. Teil.

So ein Boot bleibt mein Traum alle Zeit. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tau. Getaucht im Meeresring und Sonnenglanz. Der Wind spielt dazu seinen wilden Tanz. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tau. Getaucht im Meeresring und Sonnenglanz. Der Wind spielt dazu seinen wilden By the way, das waren die roten Gitarren. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das scheint ja wirklich nichts los gewesen zu sein. Mein ganzes Sinnen und Streben in dieser Sendung geht dahin zu erfahren, was ich wohl verpasst haben könnte in den 6 oder 7 Wochen, die ich nicht da war. Und offensichtlich überhaupt ja nichts. Eine Flugblattverteilaktion in Marzahn. Naja, von BCA-Hotel. Touristen, Terroristen oder... Mir Köpenick ankicken oder was? Mann, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, wer bist denn du? Lena. Hallo, Lena. Ja. Die kleine Polenmaus, oder? Nicht direkt. Ach, nicht direkt, wie hieß denn die kleine Polenmaus? Ich kann Frau Bosku höchstens das als einziges sagen. Ach so. Ach, nee, siehst du? Ich komme nicht aus Polen. Ja, scheiße, aus Thüringen. Ja, aber... Na, Thüringen. Ja, scheiße, war. Ist ja praktisch direkt hinter Köpenick irgendwo, oder? Schlimmer. Naja, hinter Köpenick noch. Ja, ist Thüringen so hart? Ja, echt? Ja, doch, manchmal. Wieso denn? Warum bist du jetzt aus Thüringen geflohen? Sind da nicht auch schöne, weite Wälder? Berge? Ja. Und so Kräuterschnäpse schöne und so was? Schöne Menschen auch? Ja. Ja. Kann man gut Rundumschlag machen, sozusagen. Wieso Rundumschlag? Naja, weil dort die Menschen viel gerodet wurde und... Ach so, gibt's keine Bäume mehr? Nee, man sollte die Menschen eher... Was sollte man mit denen? Kürzen. Die Menschen, wieso sind die so groß oder was? So viele? Ja, alles Giganten. Nein, wieso, was Gigantische. Ist da mit dem Thüringer? Ja, darüber wollte ich aber gar nicht mit dir reden. Worüber wolltest du denn reden? Na, was du verpasst hast. Na, was habe ich denn verpasst? Ach so, aber, naja, aber Thüringen... Ja, Mann, da war ich doch schon praktisch. Verpasst, also. Da war ich doch schon auch ewig nicht mehr. Wo ja, denn da in Thüringen genauer? Kennst du das Eichsfeld? Nee. Ach, daher. Super. Wie ist denn so im Eichsfeld? Katholisch ist es da. Genau, katholisch ist es da, wollte ja. Ich doch gerade sagen. Alles schwarze Nacht. Und du aber praktisch nicht katholisch? Nein, ich bin ja auch nicht getauft. Nicht mal getauft? Nein. Ah. Voll Heidenestruff. Ja. Ja, kann man so sagen. Ja. Lena, wie alt bist du denn? Schätz mal. Na, weiß ich auch nicht. 22. Aber 22, sei gerade nur aus Komplimentsgründen. Hörst dich älter an. Ja, ist auch so. Na, wie alt denn du? Wenn nur, dass man mal ungefähr einen Überblick kriegt. Ich weiß ja, Damen fragt man nicht, aber ich meine, andererseits, du bist Thüringerin. Nee, ist auch in Ordnung, 36. 36? Ja. Oh Mann, da hast du ja aber schon auch eine dunkle Seite des Lebens sehen können, oder? Sehen müssen. Nicht so richtig. Na, ich denke Thüringen. Ja, damals. Naja, wie lange bist du schon weg aus Thüringen? 18 Jahre. 18 Jahre? Ich bin voll der Hölderlin zurzeit. Die Hälfte des Lebens hier und ach die Gott. Hälfte da. Ja? Und ja. Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde, ja, klirren deine Fahnen? Ja, ich bin auch 36 und muss aufpassen, dass ich dann nicht nach Tübingen laufe, sozusagen. Ach so, ah ja, da passt bloß auf und unterwegs von Hölder von Neapol geschlagen wirst. Ja. Und dann voll verrückt in der Birne bist. Ja, denke ich auch. Und alle Briefe mit ausgedachten Namen unterschreibst. Ja. Deine J-Lo. Was war das hier? Ja, nee, ist jetzt egal. Weiter. Lena, und was machst du hier so? Wo bist du? Von wo aus rufst du jetzt an? Prenzlauer Berg. Ach, kick an. Und was machst du da so? Ich sitze auf dem Fußboden. Ach so, und gehst du aber auch immer zum Ökoladen? Nee. Nee, gut, damit ihr beruhigt. Was denn? Nix. Na, nur so, wollte ich nur wissen. Du sitzt auf dem Fußboden? Ja. Habt ihr da keine Stühle im Prenzlauer Berg? Das soll ja voll der Künstlerviertel sein. ich hab zwei. Zwei? Hä? Hast du keinen Freund? Nee. Na ja, den brauchen wir auch nicht. Dann reichen ja zwei Stühle, wa? Einer für den Hintern und der andere für die Beine. Oder? Ja, bei drei Zimmern macht sich das immer ganz gut. Ich stelle den einen mal vorne auf den Balkon und dann... Jetzt sieht nicht so an, dass du so lange Beine hast. Wolltest du gerade, wa? Siehst du? Ja, na klar. Ja. Denkst du, krieg nie mit. Mann. Ach, und jetzt deine Beine wieder draußen schön auf dem Balkon und du hinten im Zimmer. Mhm. Na, super. Außer vorhin, da hat es ja geregnet und das waren wir ein bisschen... Da hat es geregnet, hat gerne mitgekriegt. Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, doch, die Erfindung des wasserdichten Radiostudios macht die Arbeit deutlich leichter. Mhm. So, Lena, was hat ich denn verpasst? Lena? Echt, Lena? Ja, was? Verschiedene Sachen. Verschiedene Sachen, was denn? Aber was ich dich ja fragen wollte, also du warst ja, ich weiß ja nicht, wo du warst. Ich höre erst seit einer Stunde zu. Vollzonen-Randgebiet. Ah, gut, aber wo auch immer, okay. Ich war ja einmal auch im Kino jetzt bei der ganzen... Ach, Gigan, echt? Nee, aber es war ein guter Film. Also hast du von Spun gehört? Nee. Sagt dir Mickey Jürg was? Ja, gerade so. Gerade so. Ich gehe ja praktisch nicht ins Kino. Ja, ich ja sonst auch nicht. Also wenn er nur zu Terminator. Terminator hat mir eine gekickt. Echt? Sagt dir Arnold Schwarzenegger was? Ja, gut. Ein Spitzenfilm! Ja, aber du hast den Mickey Jürg Film nicht gesehen. Nee. Weißt du, was das verschärft ist? Also die ganzen, ich habe den ja nur über die Zeitung so... Mit dir also gesehen praktisch? Nein, und der lief ja nur 14 Tage hier in Berlin, also du kannst ihn jetzt auch nicht mehr angucken. Oh, na super, na so eine Empfehlung halt, Gajana. Ja, der du... Ah, stimmt, da, ich habe gefragt, was ich verpasst habe. Ja, der war nur vom 7. bis zum 21. hier in Berlin und so ab. Du hast ihn jeden Tag gesehen? Nee. Nein, ich habe nur einmal gesehen. Wie hieß der? Spun. Spun? Spun? Also von Spin, die Vergangenheit von Spin. Spun? Ja, Spun sozusagen. Ist es ein deutscher Film? Nein, das ist eine gute Frage. Also der Regisseur ist ein Norweger, Ackerlund. Haben wir doch gerade gehabt, Norwegen. Ja. Aber was heißt denn Spann? Abgedreht. Also es hat verschiedene Bedeutungen. Ach so. Durchdrehen, abdrehen, was weiß ich. Und da geht's aber in dem Film, wird auch immer mal ein Motor eines besonderen Autos eingespielt. Also das ist sowieso so schön. Also das geht ja auch um das Drehmoment praktisch so. Ach so. Ja. Stelle ich mir total interessant vor, den Film übers Drehmoment. Echt super. Nein, das sind ja nur so reingeschnittene Szenen. Und ich meine, wenn dir der Film nichts sagt, dann weiß ich auch nicht. Also. Er sagt mir ja nichts. Ja, aber schön ist auf alle Fälle Mickey Jürg zu sehen. Weißt du, der Typ ist ja nun doch schon über 50 und war dermaßen weg vom Fenster. Und die haben den so schön in Szene gesetzt, das ist richtig göttlich gewesen. Ach so. Und was passiert da noch außer so Drehmoment? Ja, ein junger Mensch. Bist du sowieso so ein bisschen technischer interessiert? Da war es nur sehr schön zu sehen, wie so ein Motor klackert. Also ich habe das noch nicht rausgekriegt. Die haben das mal so eingespielt. Also die hatten es so mit fallenden Türen und mit diesem Motor. Was sind also so zuklappende Türen, meinst du? Ja, und wie, ich habe noch nie Türen so zufallen gesehen. Das ging mal klack, puff. Und dann gleich dreimal hintereinander. Also Tür zu, Riegel zu und nochmal klack. Ein Top-Film zu sein, ein Top-Film. Du, das sind Tür, ja gute zu, Drehmoment. Aus der Videobranche. Also wir haben irgendwie alle möglichen super Videos schon gemacht und ich habe noch nie so einen Film gesehen. Ja. Also ich empfehle den jetzt hier. Ja, aber nutzt ja nichts, läuft doch nicht mehr. Ja, der wird aber doch in die Videothek kommen. Ach so. Also muss man eben ein bisschen. Spann heißt der S-P-A-N-N? Nein, S-P-U-N, Mann. Ach so. Kein Englisch gehabt in der Schule oder was? Spun ist ja wohl logisch. Was ist ein Spin? Spin ist Drehen. Also der Drehmoment von den Elektronen. Der Drehmoment, der Spin. Genau. Genau. Genau das kleine. Spun. Ach so, Spun. Und in der Vergangenheit. Oder als Partizip sozusagen. Sag mal, interessierst du dich für Sprachen? Ein bisschen. Wie kommst du überhaupt auf Hölderlin? Hä? Wie du überhaupt auf Hölderlin kommst? Da war ich gerade als zweimal 18, 36, also das ist ja wohl klar. So. Naja, aber da denkt man doch mit 36, denkt man doch nicht in den Hölderlin. Nee, dann kann man auch an Bob Marley denken. Da sieht man zu, dass man unter die Haube kommt. Unter welche Haube denn? Na, wie synchronisch? Du, ich hab eigentlich meine Haare trocknen immer so. Ach so. Naja, hast dich ja fein aus der Affäre gezogen. Apropos Affäre. Ja? Ja, nicht. Wollte ich nur mal so printen daran. Jedenfalls. Voll drehmomentmäßig, verstehst du? Vicky Jörg nimmt sich in dem Film, also der wird von seinem kleinen Fahrer durch die Gegend gefahren. Also er ist schon. Was heißt denn von seinem kleinen Fahrer? Soll jetzt eine Anspielung auf mich sein? Ein 21-jähriger Junge. Ach so. Ja, und der braucht Geld und er spannt ihn dann immer auch mal ein als Fahrer. Spannt. Ja. Und sitzt neben ihn und erzählt so ein bisschen so übers Leben und grinst so vor sich hin. Die wollen da gerade irgendwelche Pillen abholen. Und dann nimmt er seine rechte Hand und holt sich die zwei Vorderzähne raus. Oh, gut. Was machst du denn jetzt? Oh, ihr sind eklig, hör auf. Das war so göttlich, du hättest das mal sehen müssen. Ja, aber kannst du deine Zähne mal bitte wieder rinnehmen? Ich habe ja nur mitgemacht. Also wenn ich erzähle, mache ich auch fuchtelig immer mit den Händen rum. Ja. Ja, vielleicht machst du das dann in deinem Studio auch irgendwie. Ich weiß nicht, vorsichtig. Bist du nur still auf dem Stuhl? Ja, na, warum soll ich mir jetzt hier die Zähne rausnehmen? Da denkst du, das hört sich doch scheiße an. Ey, das ist aber so eine süße Szene, ey. So süße Zähne, oder? Ja. Ach, so süße Vorderzähne. Mann, ja. Mann, da hab ich echt was verpasst. Doch. So, ja, Lena. Na? Naja, dann würde ich mal sagen, dass ich dir direkt danke für deinen Anruf. Na, oder habe ich noch was verpasst? Na, wir hatten ja fast gleichen Gesprächsanteil, wa? War ja fast 50-50. Ja, ist doch aber schön, schon, oder? Stolz auf das ist ja demokratisch. Ja. Kannst du ja auch manchmal sein. Na, logisch. Na, Mann, ey, ich bin Demokrat vom Herrn. Ja. Echt? Pass weg, da bude jetzt zu Hause. Ja, genau. Imama, Ineva. Tschüss. Ciao. Guten Tag. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Oberelsass in Verbindung. Ja, die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 5. September 2003. Block 2 ist seit dem 21. Juni abgeschaltet, um Instandsetzungsarbeiten durchführen zu können. Die gewöhnlichen Startkontrollen haben einen Dichtungsfehler auf einer Klappe des Primärkreislaufes festgestellt. Diese Klappe von 300 mm Durchmesser erträgt einen Druck von 100 Tonnen. Mit anderen Klappen von diesem Typ sichert diese die Dichtung des Primärkreislaufes. Um den Grund des Fehlers dieser Klappe festzustellen können, ist es notwendig, die Brennstoffelemente des Reaktors wieder abzuladen und den Primärkreislauf zu entleeren. Diese Operationen werden sich diesen Wochenende ablaufen. Block 1 hat diese Woche die verlangte Leistung dem Netz zur Verfügung gestellt. Willkommen in der Maison des Energies. Seit dem 1. September ist das Maison des Energies dem Publikum wieder geöffnet. Bis zum 30. September können Sie täglich das Maison des Energies von 14 bis 18 Uhr besichtigen. Das Maison des Energies befindet sich neben dem Wasserkraftwerk von Fessenheim. Besichtigung für angemeldete Gruppen an folgender Telefonnummer 00 33 3 89 83 51 23. Wir wiederholen 00 33 3 89 83 51 23. Die Besichtigung ist kostenlos. Andererseits können Sie die ganze Aktualität des Werkes und Informationen über ÖDF bei www.edf.fr.auf Internet finden. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Ja, gern geschehen. Auf Wiederhören. Das waren die neuesten Meldungen aus dem Kernkraftwerk Fessenheim. Und es ist schön, seit dem 1. September, die Welt renkt sich wieder ein. Seit dem 1. September ist es Maison d'Energie wieder zugänglich. Wir wollen nicht vergessen, dass es nach dem 11. September 2001 vorsichtshalber geschlossen wurde. So. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Fällt mir schon, ich find's schon irgendwie erstaunlich. Also selbst wenn jetzt die Internationale Energiekommission jetzt im Iran zugange ist und sich da Kernkraftwerke ankickt, dass das irgendwie, sagen wir mal, den Hormonspiegel verändern könnte, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und dann ruft man im Kernkraftwerk Fessenheim an und schon ist man hingerissen. Weh, weh, weh. Weh mir. Weh mir. Naja, ist jetzt auch, ja, wo nehme ich den Sonnenschein und wo die Blumen und den Schatten der Erde? Hallo, wer bist denn du? Hallo. Musik aus sozialistischem Lande. Von dir jetzt, oder was? Soll ich spielen? Kein Problem. Ja, ist jetzt so ein, quasi so ein Karl May Ungar. Der Iron Henning. Auf Ungarisch. Semmi érteted meg meg, hogy aljutni csárdos vagyok. Elháza ermekegek, mint förtől, illes millő 500. Jön minden egy fertét, mi egymásnak, minden ja elköltözött vágyom. Vagyalak valomás, vágyom, vagyalak valomás. Ehhez nem is valám elközök, 500 mint van bergest el. Elhagyja földtől Komárnak, és itt elkövetök el. Mi nincs semmi madám, mi vállam, egymásnak három így. باید نمیشی به ننم تو دم احادیوم ساز باریوم مک باریوم باید از بالو مچ احادیوم باید از بالو مچ این شمی الهد من کذت و اتساز یا اتشاب و مک کبالان الهج می بیرن شمشید الگیلش ارمک بینی شمی ماندم می بلان اجمز ناگه هرامی تو یاد نمیشی به ننم دودم الهاج و ساز بر یا مک بر یا فجالات بلو من Fajr bolo man, varyo. Fajr bolo man. Nee, das war der todtraurige Henning. Das war der todtraurige Henning. Den darf man ja nicht mit Iron Henning. Nee, darf man schon mit Iron Henning verwechseln. Aber das ist natürlich irgendwie. Von der Kompetenz her wirkt es natürlich besser, wenn man dann auch genau weiß, mit welchem Henning man das gerade zu tun hat. Das war der todtraurige Henning von seiner CD, das Aroma der Wünsche. Na, ich lese jetzt den Titel da nicht nochmal vor. Wir hören nachher, nach den Nachrichten hören wir auch nochmal Omega mit Oh, Barbarella. Das war gewissermaßen so die, das heißt immer die Rolling Stones, irgendwas ist, glaube ich, eher Quatsch, eher so die Purple Uriah Heep Mischung. Von Ungarn. Wobei ich mir schon bewusst bin, dass in jungen Menschen selbst die Purple kein Begriff mehr sein dürfte und Uriah Heep erst recht nicht. Aber oh, Spitzenmusik, sag ich euch. Oh, oh, oh, oh, da würde ich gerne mal mit der Kati drüber reden. Naja, egal, ist mir jetzt nicht gegeben. Ich bin ja alleine im Studio, wenn ihr nicht anrufen würdet. Ihr ruft aber an, das ist ja ganz schön. Für die, die die Telefonnummer noch nicht wissen, den sage ich sie nochmal durch. Trotzdem, jetzt im Moment hat es ja praktisch keinen Sinn anzurufen, aber trotzdem kann man sich ja notieren. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, wer bist du denn da? Hallo, hallo? Hand möchte ich nie sagen. Ach so, naja, ist nicht so schlimm, musst du auch nicht sagen. Hallo, wer bist denn du? Hey, hier ist Lisa. Hallo, Lisa! So, Tag Lisa, von wo aus rufst denn du an? Wir hatten jetzt schon Norwegen und Prenzlauer Berg, was jetzt gewissermaßen die weibliche Anruferschaft betraf. Niemek. Niemek, da liegt da genau in der Mitte. Sag mal, die andere, die war doch auch aus Niemek. Ja, die wohnt, wenn sie nicht gerade in Norwegen ist, auch nebenan bei mir. Die Maria wohnt bei dir nebenan. Hm? Ach, schick. Ach, und meine, da hast du jetzt gedacht, dass, da hast du gesagt, jetzt musst du, dann wieso, wie alt bist du denn? 19. Und wie alt ist die? 16. Ah ja. Ach, da hast du gedacht, jetzt wo du die Maria gehört hast, musst du auch mal anrufen. Ja, war ein kleines, also wir hatten uns das schon vorher ausgemacht, das wollten wir mal probieren. Ach. Weil für mich ist es voll billig, weil ich schicke, brauche bloß ein Tape schicken und nach Norwegen zu telefonieren ist ein bisschen teurer. Ach so, und so dass du jetzt versuchen musst, in dem Gespräch mit mir alles unterzubringen, was du ihr sagen willst. Nee, eigentlich habe ich auch sogar was zum Thema. Ich kann dir was sagen, was du eventuell verpasst hast. Ach so, was hat ich denn verpasst? PJ Harvey Konzert. Ah oh, ja, stimmt, habe ich auch schon von gehört. Auf der Museumsinsel, warst du da? Ja. Und, wie war's? Also, ich fand es toll. Also, ich war da vorher auch noch nie auf der Museumsinsel gewesen. Ja. Und hat mir gut gefallen. War nicht so vollgestopft wie manchmal. Und war zwar ganz schön feine teuer, also öfter, also. Aber ich meine, so Freilichtkonzerte hat man, den Vorteil hört man ja draußen eigentlich auch, oder? Ja, wenn man aus Berlin kommen würde, würde man es sicher wissen. Aber ich habe das auch erst später mitgekriegt, dass man das sicher von draußen anhören könnte. Ja, ja, ja. Und wie war das Konzert? Ja, ja, ich weiß immer nicht so, also ich hab, mir hat es gefallen, ich weiß immer nicht, weil ich... Ja, ist ja reicht ja, reicht ja, wenn es, also hat, aber gefallen hat es dir. Ja. Ja, war, super. Ich hab so. Vielleicht zwei CDs von ihr und... Ja. Welche denn, welche denn? Vielleicht noch mehr zu. Welche denn? Fortschritt-Demo. Ja, ah, die ist super, oder? Ja, die fällt mir am besten. Ja, ist fast meine Lieblings-CD. Und die andere, ist es die Lion? Kann das sein? Ah, das, ja, ja, ja. Ah, die ist so gut, die ist so gut. Ich finde von Anfang an, also die hat eher ein bisschen abgebaut. Also naja, ist blöd zu sagen, aber die erste ist auch toll. Dry. Ja, im Radio hatten sie halt jetzt von der neuen CD irgendwie immer ein bisschen gespielt und so. Ja, ja. Da kann ich vielleicht, noch inzwischen. Aber den ganz frühen Kram finde ich so total toll. Aber 4-Track-Demos ist Spitzen-CD. Ja, ist super, sehr gut. Super, ja. Weil, also für Frauen oder Mädchen. Genau, na, da ist die erste aber auch super für Frauen und Mädchen. Denn sie ist ja, die ist total menstruativ. Total spitze. Nee, man kann schön wütend werden und ein bisschen. Ja, ja, ist die erste auch. Ja. Ach, schick, schick. Kick mal an, PJ Harvey. Ja, habe ich verpasst. Wobei, ich habe ja 2 Konzerte gesehen, von denen das eine so toll war, dass ich, glaube ich, nie wieder zu einem PJ Harvey-Konzert gehen werde. Weil das nicht mehr so toll werden kann. Nein, das war ganz, sie ist ja irgendwie, also ich habe vorher noch nie so gehört, also hatte 2 Karte irgendwie noch mit dabei. Ja. Und hat halt so selber Gitarre dann quasi gespielt. Ah, das ist schick, wa? Und die kleine Maus mit der Riesengitarre immer. Ach, ja, das sieht so niedlich aus. Vor allen Dingen so krass dünn. Und ja. Aber der andere Kunde hat sie ihm so vorgestellt als ihren Dolmetscher und dann hat er auch wirklich jetzt mal so, thank you und so und er immer, Dankeschön Berlin und so. Echt? Ja, war immer recht witzig, weil er hat so wirklich sehr konsequent durchübersetzt alles, was ich sagte. Ach, das ist ja nicht. Und da bist du auch von Niemek nach Berlin gefahren, um PJ Harvey zu sehen. Ja, naja, also. Oh, du warst sowieso gerade in Berlin. Nee, aber nee, ich meine so, aber war schon irgendwie klar, du hörst PJ Harvey kommt, musst du sehen. Ja, vor allen Dingen, weil ich nie vorher irgendwann gehört hatte, dass er mal irgendwo spielt und mir halt nicht sicher sein kann, dass er nochmal irgendwie spielt, weil ist ja eher rar. Ja, richtig, so häufig. Wann hat er das letzte Mal? Vor 2 Jahren oder was? Hat Greg Fritz so übertragen? Oder vor 3 Jahren? Ist es schon 3 Jahre her? Also, ne, ich glaube, ich habe auch erst vor 2 Jahren angefangen, die Musik zu hören. Ah, ja, ja. Ach, na schön, du bist auf dem rechten Weg, mein Kind. Ja, danke. Super, was willst du denn mal der Marie A. noch sagen? Oder sag mal so, was soll ich nicht fragen, dass du das sagen kannst, was du der Marie A. vielleicht sagen willst? So, dass es ein bisschen so gesprächsmäßig bleibt. Tja, eigentlich, also, hier bei mir passiert nichts. Du kannst mich höchstens fragen, was ich so mache. So, weil ich jetzt gerade, naja, frag mal. Lisa, was machst du denn so? Ey, ich habe heute den ganzen Tag probiert, mir einen Stundenplan bzw. einen Studienplan Ordnung zusammenzustellen. Was willst du denn studieren? Geschichte. Ach, studierst du schon praktisch? Nee. Das ist jetzt mein erstes Semester, ich bin total aufgeregt. Ja, vor allen Dingen, weil ich die letzte Woche erstmal das erste Mal da, ist doch ganz schön groß, so wenn man so mit meiner Schule vergleicht. Ja, wo denn? An der Humboldt-Uni. Ah, ach und dann fährst du immer von Niemek nach Berlin und dann wieder zurück? Nee, ich habe mir jetzt eine Wohnung in Potsdam, das ist nächste Woche, also dieses Wochenende ziehe ich dann um auch noch und dann muss ich mich noch um den Job kümmern und um den Computer und ich hoffe, du kriegst halt noch irgendwie und wo hin, hast du eine Wohnung? Was? Wo hast du die Wohnung? In Potsdam, in Babelsberg. Ach so, so halb auf halber Strecke oder wie? Naja, also ich muss sagen, ich habe mich noch nicht wirklich nach Berlin drin getraut. Wieso denn nicht? So schlimm ist da ohne. Ja, ich weiß, nee, ich finde doch... Die sehen alle nur so scheiße aus, aber beißen tun die nicht. Ja, aber die haben immer alle so schlechte Laune. Ja und, denkst du, haben die in Potsdam bessere Laune? Nee, wahrscheinlich nicht, aber es sind nicht so viele. Ach so, das stimmt natürlich. Und bei uns haben die riesen schlechte Laune, aber 2000 Leute in dem Ort, also, da kann man sich schon gut aus dem Weg gehen. Ja. Ach so, und also das denkst, jetzt übst du erstmal in Potsdam und dann und ich fahre auch jeden Tag nach Berlin hin, also der Kontakt wird ja dann enger. Ja. Und dann du wirst sie dann schon irgendwie, irgendwann wird es dir gelingen, die Gesichter zu dechiffrieren und du wirst dich dann wahrscheinlich auch trauen, in Berlin zu wohnen. Auch so immer so ein bisschen abschreckt, ist auch so, wenn man so nach Berlin fährt und sind echt, also für, das ist sicher, wenn man in Berlin wohnt, total ungewöhnlich, aber halt was man permanent angesprochen wird und fragt halt, ob man einen Euro hat. Und das so mies, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann nicht Nein sagen. Ich verliere da immer so viel Geld, wenn die mich angucken echt? Und so. Das ist echt schlimm. Ja, in Berlin musst du lügen können, du. Ja, und das ist, und ich habe jetzt schon, ich muss ja jetzt anfangen, weil wenn ich da jeden Tag nach Berlin fahre, stimmt, kann ich ganz schön arm werden. Ja. Aber das ist ja schon kompliziert. Ja, so, ach, dann stelle ich mal noch eine Maria A-Frage. Sag mal, was macht denn eigentlich der... Man soll nicht auf Kampf probieren. Was macht denn eigentlich der... Papa? Ach, der Papa! Mensch, frag dich vielleicht die möchte was über ihre Eltern erfahren, kann ja wohl mal sein. Ja, mit denen hat sie doch Kontakt, die rufen nur an, oder nicht? Ja, aber, ist halt, wie gesagt... Was macht denn der Papa von Marie? Ah. Der hilft mir vielleicht beim Umziehen, hoffentlich. Ach, echt? Ja. Na, das ist ja nett. Ja. Und, aber was macht denn der, du bist schon, der, du bist doch. Naja, also wenn jetzt auf einen Freund oder so was anspielt. Naja, ich weiß es doch nicht. Ich muss doch, ich frag da jetzt im Interesse von Marie A. Hier passiert eigentlich nicht so viel. So. Also sie hat sicherlich mehr erzählt. Sie hat mir jetzt. Aber die ist doch schon einen Monat weg. Ja, ich habe ja auch schon mal gesprochen. Also wir haben letzte Woche erst miteinander telefoniert. So. Seitdem ist jetzt nur nicht mehr. Und hat sie da ja nicht nach dem Dings da gefragt? Nee. Nee? Na gut, okay, dann will ich auch nicht weiter nachfragen. Ja. Lisa, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Für einen schönen Abend noch. Viel Spaß beim Studieren, dir auch. Tschüss. Ja, hoffentlich. Ciao. So, hier kommen jetzt SBB, so eine Elektronik-Kombo, auch Volksrepublik Polen. So, das war jetzt, Pierwszy Orgien, Curtain Raiser, ins Englische, praktisch übersetzt. So, ihr ruft mir immer schön beim halbautomatischen Anrufbeantworter an, dass ich nächste Woche auch eine Freude habe, wenn das Band hier läuft und ich mir das anhören kann und denke, hahaha, Mann, schön, jede Menge Lob, Zustimmung, Bewunderung. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter... Da freut man sich doch dann... die Nummer, jetzt kommt die Nummer, schreibt die 0331 für Potsdam, 731... 39, genau. 32. Spitze, oder? Wenn Fritz in Steglitz und Wilmersdorf, dann 102,6. Steglitz und Wilmersdorf, könnt ihr euch nicht vorstellen. Fritz Info. Das Wetter, 0.33 Uhr, das Wetter in der Nacht regnet es zeitweise stark bei 10 bis 14 Grad. Na, nach stark regnen sieht es hier aber nie aus, da fällt es ein bisschen was runter. Am Tag fällt zunächst weiter Regen, später klart es etwas auf bei 16 bis 20 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.

Vorwahl. 0331 für Potsdam, 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, hier ist Gino. Hallo, aus Gino. Aus Spandau. Aus Spandau? Ja, natürlich. Spitze. Ja, so muss es sein. Ist ja, wenn Fritz in Spandau dann 102,6? Was? Ja, normal. Wenn, aber wenn Fritz in Steglitz dann? Keine Ahnung. 102,6? Ja, ne. Und wenn Fritz in Wilmersdorf? Genau dasselbe. Dann 102,6. Ja. Und bei Fritz in Dahlem? Genau dasselbe. 102,6. Und Fritz in Neukölln? 102,6. Genau. So. Ja. So, und Tino! Ja! Was habe ich denn verpasst? Ja, die Spandau! Der Stadtteil meines Herzens! Ja, nochmal. Ja, ja! Das ist am allerschönsten. Ja, Spandau! Ja, nein, du hast den Spandschön verpasst, auf jeden Fall, wie die Frau vorhin gemeint hat. Ja, super, aber das hab ich ja nun schon gehört. Aber das ist ein absoluter Drogenfilm. Da geht's nur um... Ich denke, geht um Drehmoment und zuklappende Türen. Scheiße ist. Da was heißt Scheiße ist? Na, da geht's nicht. Na, Drogenfilme, die kennt man doch zum Abwinken. Ja, aber na, Drogenfilm ist Blödsinn, den finde ich natürlich, aber sagen wir mal, Filme über Drehmomente und zuklappende Türen, das ist spitze. Jetzt versau mir den Film nicht. Mann. Jetzt versau mir den Film nicht. Ach, Drogenfilm, ja, Mann. Na, dann geht nicht hin, wenn es ein Drogenfilm ist, dann geht nicht hin. Ach, muss trotzdem gehen. Wieso denn? Ja, Drogen reicht doch praktisch zu Hause, da muss ich doch nicht ins Kino gehen. Mickey Rook ist in dem Film richtig. Ja, gut. Aber schöne zuknallende Türen, das ist doch spitze. Ach. Haben da keine Türen geknallt? Hat die gelogen? Natürlich. Wie, was heißt natürlich? Ja, haben auch geknallt. Türen haben geknallt? Na super. Und wie war das mit dem Drehmoment? Hat ihr nicht was gegeben? Nein. Wieso denn nicht? Ach, keine Ahnung. Das ist doch spitze. Drehmoment. Was hast du mal denn? Sag mal, den letzten Film, in dem du mal was mit Drehmoment gesehen hast. Oder? Ahnung. Na siehste. Aber Drogenfilme bis zum Abwinken. Ja, immer. Natürlich. Naja, brauch ich doch nicht. Gibt's doch genug? Ach, Quatsch. Immer wieder gute. Wieso denn? Naja, gute Tag verpasst, hat noch was verpasst? Ach, wie alt bist du denn, Tino? Wie alt bist du denn? 20. Drogen, Drogen, Drogen! Mann, oh. Hör auf! Eine, was? Mach Frühsport! Hä? Wie viel Liegestütze schaffst du? 100. Glaub ich nicht. Natürlich. Nein. Immer. Quatsch, was machst du beruflich? Ja, nicht zu Hause rumhängen. Die 12. Klasse zum 8. Mal, oder? Quatsch. Mandau, natürlich, Spandau. Spandau, Goethe-Gymnasium war Wilmersdorf, wa? Goethe-Gymnasium ist Wilmersdorf. Nach. Was heißt denn ach? Wilmersdorf, ja. Mann, ja, da siehst du, was sagst du denn? Ach, natürlich, genau. Du kiffst zu viel, mein lieber Freund. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Von der Artikulation ganz zu schweigen. Wie bitte? Genau, dieses keckernde Lachen. Das zeichnet alle Kiffer aus. Die können nicht mehr ordentlich lachen, die können nicht mehr ho ho ho ho machen. Die machen aber Mann, Tino. Also den Film habe ich verpasst. Ja. Na super, ist eine klare Ansage. Noch was? Nee, den schönen heißen Sommer habe ich nie verpasst. Ich habe selber geschwitzt gehen. Naja, praktisch vor der Haustür. Ja, vor der Haustür. Ne, vor der Haustür. Ne, nicht so weit weg, Zone Randgebiet. Schön, ihr schwitzt wie ein Irrer. Schön Uckermark. Juhu. Oh. Uckermark macht Seelenstab. Wie bitte? War schön da? Ja, spitze! Ja, super! Ja, Spandau kann ich mir eben nicht leisten. Ja. Tschüss, Timo. Ich auch nicht. Tschüss. Tino, tschüss. Und nicht so viele Kiffen. Mann, Mann, Mann. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Holger, hallo. Holger? Ja. War schön da? Ja, spitze! Super! Ja. Spandau, sag mal, du bist ja ein bisschen hinterher, Holger, oder? Wieso? Na, wenn ich da hinten höre, was da abläuft? Wo läuft was ab? Na, bei dir im Hintergrund. Ich höre mich doch von vor 10 Minuten. Echt? Ja. Ja, weil ich über Internet höre. Weil du über Internet, wo denn? Zu Hause. Bist du in Norwegen? Ja, zu Hause, Mensch. Nein, Reinickendorf. Das ist aber eine spezifische Anhörung. Reinickendorf? Ja, genau. Kannst du kein Radio leisten? Wieso kannst du nicht über Radio anhören? Weil ich höre kein Radio habe. Ach so, aber im Radio ist der Sound besser, oder? Ich habe ja auch Aktivboxen. So richtig mit fetten Bässen? Hm? Das ist richtig so dröhnt? Wenn ich aufdrehe, dann... Ah, oh, super, ja? Wie gefällt dir denn hier meine Ostblock-Musik? Dazu wollte ich jetzt gerade was sagen. Na, siehst du, hab ich doch geahnt. Ein geiles Konzert verpasst. Was denn? An den Samstag. Was war denn da? Sagt ihr noch Chaiselong was? Ja, aber das ist ja jetzt Ostzone. Ich meine ja Ostblock. Sagt ihr Marila Rodovic was? Nicht so richtig. Siehst du? Die hören wir aber gleich. Als nächstes. Und wie war Schäselong? Spitzenmäßig. Ich habe sie vor 20 Jahren das letzte Mal in Magdeburg gesehen. Im Ach Theater so. Friedens. Und jetzt waren sie in Neu-Helgoland. Ja. Am Möggelsee. Kannst du mir mal kurz, ganz kurz in 3 Sätzen erklären, wie man aus dem Theater des Friedens in Magdeburg wie dein danach Reinickendorf verschlägt? Ja, das habe ich dir schon mal erzählt vor deinem Urlaub. Das will ich jetzt nicht nochmal erzählen. Wie denn? Na, abhauen. Ach so. Spitze, da hast du aber Minus gemacht, würde ich mal sagen, oder? Glaube ich nicht, nee. Nee? Nee, nee. Mann, Theater des Friedens, das war doch gemütlich. Ja, das war auch gemütlich. Also. Siehst du, sag ich doch. Und Reinickendorf ist aber auch gemütlich? Da, wo ich wohne, ist nicht ganz so gemütlich, aber ich ziehe hoffentlich bald wieder um. Wieso, nach Magdeburg wieder? Nee, um Gottes. Wieso denn? Ist Magdeburg so schrecklich? Ja, Magdeburg ist scheiße. Ehrlich? Ja. Oh, das hört der Magdeburg ja nicht so gerne. Das stimmt, ja. Ja, weil ich kenne mich nicht so aus in Magdeburg. Ich war aber schon mal 3-mal da hat es mir prima gefallen. Also ich war vor ein paar Jahren irgendwie, meine Eltern, als die da noch wohnten, hat da so eine Jamaika-Bar aufgemacht. Da waren auch ein paar Schwarze, die das aufgemacht haben. Ja. Beziehungsweise, die wollten dort rein zur Eröffnung und an der Tür wurden sie nicht durchgelassen. Ach so. Das Ding heißt richtig Kingston Town. Ja. Und da wurden... Oh, das ist schon dann irgendwie ordentlich eklig, wa? Ja, ja. Eieiei. Na gut, aber darum geht's ja nicht. Jedenfalls nee, genau. Neu-Helgoland, Schäselong. Ja. Und waren leider nur 13 zahlende Gäste. Oh. Aber ein derartig geiles Konzert. Ja. Ich hatte anfangs gedacht, habe auch vorher mit der Band gesprochen, ob die mir vielleicht so meine Memories zerstören. Wisst ihr, wie das so ist, wenn man irgendwo ja. gewesen ist und... Warte, bist du hingegangen und hast gesagt, hey, wollt ihr mir meine Erinnerung zerstören? Und so, nee, wollen wir nicht. Nee, ich hab sie erst mal gefragt, ob sie überhaupt auftreten. Die haben gesagt, es ist ihnen scheißegal, vor 10 oder vor 1000 spielen sie genauso. Also, nur, dass sie vor 1000 nicht mehr spielen, ne? Leider ja. Ja. Die brauchen also Unterstützung. Deswegen hätte ich dir auch noch, wenn ich heute nicht durchgekommen wäre, eine E-Mail geschickt. Also. Ich möchte dir nämlich einen Song dann mal zuschicken, im MP3 oder so. Ja, mach das. Vielleicht spielst du es ja mal. Ist das ein neuer Song? Ja, von der neuen Scheibe. Also. Der Mond heißt es. Ja. Die Scheibe und es, also ich habe es heute im Auto gehört, so laut, wie ich schon lange keine Musik mehr gehört habe, dass so ja mein Sitz gedröhnt hat. Und hast du auch so eine Bassbox unterm Hintern? Nee, nicht unterm Hintern. Ich habe eine ganz gute Anlage im Auto. So eine mit so einer riesen Blechtrommel hinten drin? Nee, so ein Bose Aktiv Sound. Boi. Und wenn ich da aufdrehe, dann... Wummert's schon, ja. Und das ist wirklich der absolute Hammer. Naja, dann schick mir das mal als MP3 zu. Und das musst du aber auch volle Pulle laut hören. Ja, gebe ich mir Mühe. Mach ich. Ich gebe mir Mühe, dass ich das in dieser Woche schaffe. Super. Vielleicht könnte man ja da mal irgendwie das eine oder andere noch anleiern. Ich würde mich freuen, wenn die noch so 2-3 Mal auftreten könnten vor ein paar mehr Leuten. Weil die sind, also, ich finde scheiße. Was die machen? Nee, darf sie keine Konzerte kriegen. Ach so. Die gehen jetzt auch alle ordentlich arbeiten. Ich habe mich mit denen unterhalten und so. Es waren letztendlich so, die haben, was weiß ich, 2 Stunden straight durchgespielt und 2 fremde Titel gespielt, einen Stones-Song und einmal Bob Dylan. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door, da haben dann die 13 zahlenden Gäste und das Hotelpersonal von Helgoland auf der Bühne gestanden und haben Knockin' on Heaven's Door gesungen und die Band war unten im Zuschauerraum und hat sich dann angeguckt, wie die gesungen haben. Das war schon ganz gut. Ah ja, gut. Na dann würde ich dir sagen, dann merkt ihr mal Marila Rodovic. Vielleicht kommt die hoch und spielt vor 10 zahlenden Gästen. Ja, das kann ja sein. Okay, ich meine, deine Polenband, die du eben gerade gespielt hast. SBB war nicht schlecht, oder? Wie alt ist der Song? Boah, 30 Jahre, würde ich mal sagen. So, ja. Aber ich meine, wenn du jetzt hier, hör dir mal das an, was ich dir schicke. Genau, mache ich. Und vergleich das mal mit Bananas von Die Turbel, den neuen. Ja. Und dann weiß ich, was gut ist, meinst du? Es ist, sag ich mal, nur, dass die Deutsch singen. Ah ja. Ich glaube, der Sound ist noch satter. Wobei ich mir jetzt aber schwer vorstellen kann, dass ich mir die neue Platte von Deep Purple anhöre. Aber naja, man weiß ja nicht, man soll nie sagen, wa? Man soll nie sagen. Anja, genau. Sagt, die beste seit 20 Jahren. Okay. Danke für deinen Anruf. Jo, halte durch, tschüss. Genau, tschüss. Ja, vom Blick, ja, ja, jetzt kommt hier Marina Rodovic. 1, 2, 1, 2, 3. Wabalai, tschigurai, tschigurai, tschigurai. Wabalai, tschigurai, tschigurai, tschigurai. Heut singt der Wind auf allen Feldern, die Bäume rauschen in den Wäldern, sie sind vergnügt, wie man sie nie gesehen hat. Sie schuppen eine kleine Weise und summen leise sie im Kreise, doch dann trug sie der Wind bis in die letzte Stadt. Sie fiel in eine stille Gasse, doch traf sie eine Mädchenklasse und stellte sich ihr vor, da sang man sie im Chor. Das Lied sprang in die Ohren und ging nicht mehr verloren, denn jedes Mädchen nahm es mit nach Haus. Dieses kleine Lied für alle, alle Menschen, die es rühren, und es singt sie froh zu lächeln, so wie wir. Und zieht das Lied auch weiter, bleibt es doch dein Begleiter, dir heut und alle Zeit klingt es in dir. Ein Junge sah ein hübsches Mädchen und folgte ihr durchs ganze Städtchen, und irgendwann sprach er dann doch die Kleine an. Sie konnte sich nicht entscheiden, da sprach das Lied zu beiden. Nun tanzten sie tief in die Nacht hinein. Dieses kleine Lied für alle, alle Menschen, die es hören. Und es singt sie froh zu lächeln, so wie wir. Und zieht das Lied auch weiter, bleibt es doch dein Begleiter. Wie heut und alle Zeit klingt es in dir. So sangen es bald alle Leute, weil keiner dieses Lied bereute. Denn überall blieb auch ein Stück vom Glück zurück. Auch du musst es probieren, dann wirst du selber spüren, ein kleines Lied zur rechten Zeit, das tut so gut. Dieses kleine Lied für alle, alle Menschen, die es hören, und es zwingt sie froh zu lächeln, so wie wir. Und zieht das Lied auch weiter, bleibt es doch dein Begleiter, wie heut und alle Zeit klingt es in dir. Naja, nicht direkt die Purple-Musik schon zuheben. Marina Rodovic war das. Aus ja, damals Volksrepublik Polen. So, Kinder. Naja, viel ist ja nicht mehr. In der Musik muss man da hören, aber so vielleicht ein paar Hinweise, was ich wohl verpasst haben könnte, würde ich auch immer noch entgegennehmen hier unter der einschlägig bekannten Telefonnummer. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Inka. Ich grüß dich. Hallo, Inka. Na? Na? Ja, ich dachte, ich sag dir mal, was du im Osten Europas verpasst hast. Was denn? Du denkst dir ja so freundlich heute mit der Musik. Na ja, logisch. Man muss ja gegen diese ganzen Zonenshows muss man vorgehen. Und sagen, der Osten reichte doch noch viel weiter, oder? Ja, auch weiter in Süden, nämlich nach Bulgarien. Und ich glaube... Genau. Und vorhin hast du das schon erwähnt, aber ich glaube, du hast bloß gesagt, weil das so schön klingt. Stimmt's, Bulgarien und so. Hast du noch nie gespielt aus Bulgarien. Ah, oder? Scheiße, aber ich habe extra Bissar Kirov noch dabei. Wobei, der ist aber auch eher ein schlimmer Finger. Ja, die Bulgaren, die zeichneten sich jetzt nicht durch so... Die Polen hatten, glaube ich, irgendwie was... Die waren einfach nicht dabei. Ja, und so die Russen, die Ungarn auch. Ach, den Bissar kannst du ja vielleicht noch hinterher schieben. Aber ich soll dir vielleicht schnell noch was erzählen, was ich da erlebt habe, was du verpasst hast. Ja, genau. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Du warst in Bulgarien? Ich war in Bulgarien, ja. Ach so, schön. Ja, und deswegen dachte ich, mein Gott, wenn ich es nicht heute erzähle, dann ist das alles schon nicht mehr so... Ja, dann kann man das ja nie wieder mehr erzählen. Und genau. Deswegen dachte ich, es muss jetzt sein und ich halte hier durch und so. Ja, super, ja. Gut, so jetzt fange ich mal an, weißt du, weil ja. Ich meine Freundin besuchen in Bulgarien. In Bulgarien? Ja. Ach, guck mal, wie kommt man denn zu bulgarischen Freundinnen? Ach, naja, weil die kenne ich schon eine ganze Weile und deswegen verstehe ich auch die Sprache so ein bisschen. Ja, aber wie hast du ihn kennengelernt? Na dann, Bulgarien. Ach so. Ja, so, ja. Ich war ja auch schon mal in Bulgarien. Ach echt? Oh, das ist aber schon lange her. Oh. Ach, schon am Meer, stimmt. Ja, genau. Aber ich war doch in den Bergen, weil die wohnen so. In der Nähe von den Bergen. Ach so, ja, das ist ja praktisch. Der heißt Musala, falls du schon mal gehört hast. Nee, was für ein Berg? Musala heißt der. Nee, und? Ja, ganz toll, ganz hoch, fast 3000 Meter, weil da sind die Griechen immer so neidisch, weil ihrer ist nun, ich weiß nicht, einen Meter kürzer oder so, ja. Ach so. Deswegen schleppen die Griechen auch immer Steine mit hoch. Der Olymp ist praktisch auch kürzer als... Jawohl. Ja, da und wieso schleppen die dann auf dem bulgarischen Berg Steine? Der ist doch schon hoch genug, denke ich. Na, der griechische Olymp ist eben noch ein bisschen kürzer. Und ach so, und deswegen müssen die da mal Steine hoch. Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Dann wären sie auch der höchste auf dem Balkan, weißt du. Oh, das wollte ich doch auch. Ah, ist klar. Weil als wir dann auf dem Berg oben waren, sind wir wieder runter und weil wir waren 3 Meter. Eine gute Idee. Ja. Und dann sind wir halt durch Borowitz gekommen und das ist... Wo? Highlife, ja, das ist so ein Erholungsort, wo auch viele Deutsche da so immer sind. Ah, schön. Und die Borowätze dann auch, weißt du, also ich meine, da gibt's eigentlich alles und so für gutes Geld und so. Ja. Also Westlife, dort live, am Fuße des Musala. Ja. Naja, aber meine Freundin wohnt nicht in Borowätz, die wohnt so vielleicht so 15 Kilometer weiter, so in den Bergen, ja, so ein bisschen auf so einem Dorf, weißt ja, du. Ja, ja. Und wir wollten dann da so hin mit dem Bus, weil wir hatten ja Rucksack dabei und so. Naja, und wie das da ist, dann sitzt man so einer Haltestelle in so einem Örtchen, das heißt, es ist wirklich ganz weit dahinter, hinter diesem Berg und hinter diesem westlichen Standard, also ja, an der Bushaltestelle war es schon ein bisschen gruselig, weil ich meine, gut, viele Zigeuner, naja, die trifft man schon manchmal irgendwo, aber dort ja, traten sie halt in Massen auf und dann war da immer noch so ein Opi, weißt du, und der guckte immer so, ich meine, wenn da 3 Mädels so sitzen, die fallen dann schon auf mit so einer Kraxis, heißt der wohl immer noch so, solche großen Rucksäcke da und so. Ach so. Und der Opi stand immer so und guckte immer so freundlich, weißt du, als ob er mit uns reden wollte und wir dachten immer, mein Gott, der arme Opi sieht nicht mehr so ganz so fit aus, weißt du. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich richtig ausdrücke. Ja, und warte, jetzt wollte der ihn auf den Arm nehmen oder was? Er wollte irgendwie, als ob er uns helfen will, aber er konnte nicht, weil es war so, weißt du, wo du denkst, ach, der Arme, schon älter und so ein bisschen auch gekleidet, so ja, dörflich. Ich wollte mal sagen, wie als käme er gerade vom Zelt, weißt du. Ja. Und dann haben wir gedacht, ach mein Gott, wir gucken einfach nicht mal so hin, weil er hat auch mal so freundlich geguckt, ne? Ja. So irgendwie so ein bisschen seltsam. Und als wir dann in den Bus einstiegen, stieg er auch mit einem bei uns in den Bus. Und als wir aussteigen wollten, wollte er auch aussteigen. Und wir wussten nicht so recht, an welcher Haltestelle. Es war so ein bisschen problematisch. Der Busfahrer wollte helfen. Und der Opi kam und wollte helfen. Und weil ich ja mit Händen und Füßen auch was verstehe, mischte er sich so ein, kann ich helfen? Und ich habe ihn immer irgendwie so gar nicht beachtet. Das war mir dann irgendwo peinlich, weil der schien wirklich sehr nett. Der hat auch mit einer anderen Frau ganz nett geredet und so. Aber was hat ich denn jetzt verpasst? Den Opi oder die Bushaltestelle? Oder was? Ja, nee, wir sind dann ausgestiegen. Ja. Und der war auch. Und ich hätte den eigentlich auch schon vergessen, aber am nächsten Tag, weißt du, dann habe ich ihn wieder getroffen, und zwar auf der Dorfstraße. Und da kam derselbe Opi mit denselben Klamotten, so wie man die auf dem Dorf da so anhat, ja, mit seinem Pferd am Halfter von der Koppel, weil die Pferde, die werden da immer fürs ganze Dorf von einem Menschen gehütet. Ja. Auf der einen Seite des Dorfs die Pferde, auf der anderen Seite die Kühe, weil die vom laufen dann dahin und dann kommen sie ja zurück, ist ganz urig, also sozusagen. Ja, ja, ist klar. Ja, ich habe mich gefreut, dass die das da immer noch so machen, weil ja, ich war ja schon mal da. Und jedenfalls Opi mit seinem Pferd von der Koppel und kam uns so die Dorfstraße entgegen und winkte schon von weitem. Und mir war das peinlich, weil ich hatte ja wirklich, ich bin ja auf ihn überhaupt nicht eingegangen, sozusagen den Rücken gekehrt hatte ich ihm, so unfreundlich, weißt du. Ja. Und er so freundlich, dachte ich, oh, muss ach, das jetzt Opi sein? Ja, ja, ne? Und dann rief er schon von weitem, erkennt ihr mich denn? Ja. So. Und du, da. Ja, und ich, ja, aus dem Bus, ne, und so. Und weißt du, was der dann sagte? Na? Ja, dachte er, aus dem Bus, wo kommt ihr denn her? Weißt du, was ich da gesagt? Ich meine, ich habe logischerweise aus Deutschland, ne? Und weißt ja du, was er dann sagte? Nee. Mach doch nichts, herzlich willkommen. Super. Ey. Mensch, ihr habt aber 2 Tage zugebraucht, oder? Naja, weißt du, ich habe mich dann fast, also ich meine, sehr geärgert, weil die Busfahrt wäre bestimmt total witzig mit ihm geworden. Ja? Ach so, ja. Fand ich schon. Ah, aber hast du also was verpasst manchmal, eigentlich? Hab ich doch nichts verpasst, du hast was verpasst. Aber fandst du die Situation eigentlich, fand ich wert, weißt du, dass man sie mal erlebt? Ha? Ja, ja, aber also ich meine, wenn es um Verpassen geht, hast du was verpasst. Ja, schon auch. Siehst du? Also ich werde auch wieder hinfahren, ja, weil ich glaube, ich treffe den da wieder. Der fährt bestimmt öfter. Okay, ich danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss, ciao, schöne Nacht. Ja. So, und jetzt kommen hier nochmal, ja, die roten Gitarren und das Schluss. So, nochmal die Runden, die Tannen. Kinder, wir wollen jetzt hier auf die Tränendrüse drücken, oder? Wir sagen jetzt mal hier ganz souverän Tschüss. Hallo? Ja. Tschüss. Tschüss. Genau, so geht doch, oder? Und wir sagen jetzt auch, naja, Mann, also so lange hättest du ja noch aushalten können. Und wir sagen jetzt beide auch nochmal ganz freundlich, ganz liebevoll, ganz zärtlich Tschüss zueinander. Ja, tschüss. Tschüss, wa? So, ja. Tschüss. So, dass wir uns praktisch nächste Woche wieder hören. Nächsten Dienstag, 22 Uhr. Sprechfunk. Tschüss. Von Liebe.